Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Ich werde anfangen, indem ich einfach mal die Personen vorstelle, die hier heute Abend auf dem Podium sitzen. Wir wollen ja so ein bisschen über Geschichte und Gegenwart der kritischen Psychologie sprechen, und die Idee dahinter war auch ein bisschen einen netten Abend uns daraus zu machen und auch die ein oder andere Anekdote vielleicht zu hören, aber gleichzeitig natürlich auch noch heute im Laufe des Abends aufgekommene Fragen auch zu diskutieren, ja, vielleicht irgendwie auch das ein oder andere Konzept näher zu beleuchten und auch so ein bisschen zu gucken, was eigentlich unser Interesse in den weiteren Tagen ist, was Diskussionen betrifft. Aber wie gesagt, erstmal einsteigen. Dafür möchte ich als erstes begrüßen Gisela Ullmann hier ganz außen. Sie ist Privatdozentin im Studiengang Psychologie hier an der FU Berlin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie. Sie ist Mitbegründerin des Projekts Subjektentwicklung in der frühen Kindheit und Redaktionsmitglied des Forums Kritische Psychologie. Nicht nur hat sie in den Kämpfen um die institutionelle Verankerung der kritischen Psychologie sich nie unterkriegen lassen, unermüdlich hat sie es immer wieder Generationen von Studierenden ermöglicht, eigenständige, lustvolle Lernerfahrungen zu machen und sich selbst immer weiterzuentwickeln. Sie hat unter anderem das vielverkaufte Buch über den Umgang mit Kindern geschrieben, das ihr am Büchertisch erwerben könnt, das aber ansonsten vergriffen ist. Auf meine Frage, warum sie heute hier sitzt, hat sie mich darauf hingewiesen, dass die Frage eher lauten müsste, warum sie heute hier immer noch sitzt. Und hat mir schließlich darauf geantwortet, dass sie 62 am damals noch PI genannten, also Psychologischen Institut, angefangen hat zu studieren und damit den interessantesten, wichtigsten und längsten Abschnitt ihres Lebens begonnen hat, dass schließlich dann 1978 das Psychologische Institut in die Grunewaldstraße umgezogen ist, von der Grunewaldstraße in die Silberlaube umgezogen ist, sich damit zwar der Ort änderte, dann 1995 das PI mit dem mittlerweile parallel gegründeten IFP, wir können auf dieses Institut für Psychologie, wir können auf diese Feinheiten heute Abend sicherlich noch eingehen, zusammengelegt wurde, sich damit auch die Bezeichnung des Fachbereichs, also des Institutes in dann Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie änderte und schließlich mit dem Auslaufen des Diplomstudiengangs es wohl zumindest institutionell, formal keine kritische Psychologie mehr geben wird, aber sie immer noch dabei ist, sie bislang zumindest zu vermitteln und dass sie deshalb heute hier ist und auch noch hier an der FU. Als nächstes möchte ich Moritz Markert vorstellen. Er ist Professor für Psychologie hier an der FU. Er ist ebenfalls langjähriges Mitglied der Redaktion des Forum Kritische Psychologie. Mit seiner kontinuierlichen Beteiligung an der Weiterentwicklung der kritischen Psychologie und an den Kämpfen um ihre institutionelle Verankerung hat er Geschichte und Gegenwart nicht nur dieser marxistischen Subjektwissenschaft, sondern weit darüber hinaus auch von kritischer Wissenschaft und kritischem Denken immer wieder mitgestaltet und auch für andere ermöglicht. Er hat zuletzt eine Einführung in die kritische Psychologie veröffentlicht, die auch am Büchertisch zu einem Sonderpreis zu erwerben ist. Auf meine Frage, warum er heute hier sitzt, hat er mich gebeten, als Antwort Folgendes zu verlesen. Weil die als historisch konkretes gesellschaftliches Phänomen imponierende Psychologie mithin die aus dem überkommenden Denken der Menschen über sich selber erwachsene und dann im Zuge der Wissenschaftsentwicklung des 19. Jahrhunderts disziplinär verselbstständigte in Richtung auf eine kategoriale Fundierung bzw. paradigmatische Ausweisbarkeit etc. hin, Klammer auf, immer weiter, Klammer zu, empirischer Subjektivität, es ist wirklich atemberaubend, in der bürgerlichen Gesellschaft. Kurz, Doppelpunkt, Individual- und Subjektwissenschaft. Einerseits zwar, statt sie als bloß, als Abfolge immer besserer und sich gegenseitig weiter widerlegender Theorien oder als Gesamtkunstwerk großer und bedeutender Wissenschaft betreibender oder als Emanation von jeweiligen Zeitgeist zu missdeuten. In ihrer Eigenart nur dann angemessen erfasst werden, wenn man sie aus dem Realzusammenhang des materiellen gesellschaftlichen Prozesses der Weise der Produktion und Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens begreift. Andererseits aber dieses Begreifen durch exemplarische individuelle Reflexion personaler Eingebundenheit in diesen Produktions- und Reproduktionsprozess im Sinne einer perspektivisch-sozialen Selbstverständigung bezüglich des jemals eigenen Verhältnisses zur wie eben definierten Subjektwissenschaft, vielleicht im Sinne einer konkretisierenden Datenfunktion, auf eine spezifische Art und Weise befördert werden kann, etc. Damit sollte alles klar sein. Kannst du noch mal sagen, dass man einen Satz schreiben muss? Es ist ein Satz, also die Formalkriterien sind erfüllt. Es war eigentlich ein Satz, wie er früher geschrieben wurde, und das sollte nur so ein Rückblick sein, sonst nichts. Genau. Christina Keindl, hier links neben mir, die ist Diplompsychologin und leitende Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg, Gesellschaftsanalyse und linke Praxis der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie ist Doktorandin am Fachbereich Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin und Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Stendal. Zuletzt hat sie veröffentlicht Das Subjekt zwischen Krise und Emanzipation und Abstrakt negiert ist halb kapiert, eine Festschrift für Morus Marker zum 60. Geburtstag mit Beiträgen zur marxistischen Subjektwissenschaft, die ihr übrigens auch vorne am Büchertisch erwerben könnt. Auch zum Sonderpreis. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind kritische Psychologie, extreme Rechte, Neoliberalismus und die Reproduktionsbedingungen kritischer Wissenschaften. Sie ist Mitglied in den Redaktionen von Argument und Forum Kritische Psychologie. Auf meine Frage, warum sie heute hier sitzt, hat sie geantwortet. Bitte? An alle anderen damaligen Studentinnen sind heute wegen ihrer Kinder verhindert. Und vielleicht noch ein kleiner Nebenkommentar. Sie war auch schon etwas erschrocken, dass sie schon zur Geschichte der kritischen Psychologie gehört. Nun gut, das können wir ja heute diskutieren, ob das so ist oder nicht. Ich möchte jetzt noch als letztes Christian Küpper vorstellen. Er ist einer der letzten, die noch im Diplomstudiengang Psychologie hier an der FU Berlin studiert haben, sozusagen eine aussterbende Art. Auf die Frage, warum er heute hier, ich wollte noch deutlich machen, dass er gerade an seiner Diplomarbeit schreibt zum Thema Subjektivität und Wahnsinn, Grenzen intersubjektiver Verständigung, Fragezeichen. Sehr spannend dazu auch die Veranstaltung am Donnerstagabend in Gedenken an Erich Wulff, möchte ich nur darauf hinweisen. Auf meine Frage, warum er heute hier sitzt, hat er mir geantwortet, weil ich schon immer Teil einer Jugendbewegung sein wollte. Ihr seht, die Perspektiven sind unterschiedlicher, wie sie nicht sein können, umso interessanter. Ich möchte damit einsteigen, alle mal zu fragen, wie Sie eigentlich zur kritischen Psychologie gekommen sind, ne? Mit dem, was Sie jetzt heute erlebt haben. Ich würde gleich einfach mit Gisela anfangen. Möchtest du ein paar Worte dazu sagen? Wie bist du zur kritischen Psychologie gekommen? Wie viele Worte dürfen Sie sein? 3 Minuten. Was auch immer das heißt. Du kannst es ja in der Mitte draufstellen. Ach so, okay. Geht es so mit dem Mikrofon? Ja. Ja, wie Vanessa schon gesagt hat, war ich ja schon am PI, als die kritische Psychologie entstand. Ich habe hier studiert, hatte direkt im Anschluss eine Assistentenstelle bei Klaus Holzkamp. Damals wurde man noch persönlich zugeordnet. Und hatte mich damals in der Zeit hauptsächlich mit Kreativität beschäftigt. Das war in den 60er Jahren. Und da war schon klar, dass vom SR-Standpunkt aus sowas wie Kreativität überhaupt nicht zu begreifen ist und die amerikanischen Forscher sich da schwer taten, weil Kreativität ja eigentlich keine Reaktion ist. Ich habe mich dann später mit Wahrnehmung und mit dem Verhältnis von Wahrnehmung und Denken beschäftigt. Auch da kam ich eigentlich erst weiter, als wir mit den Studenten zusammen anfingen, sowjetische Literatur zu lesen und vor allen Dingen auch Marx zu lesen. Danach habe ich mich hauptsächlich mit Entwicklung, bis heute mit Entwicklungs- und Psychologie und pädagogischer Psychologie beschäftigt. Und auch da wurde klar, dass Kinder nicht reagieren, sondern durchaus sich zu dem, was man von ihnen erwartet, verhalten und sich also anders verhalten, als man sich das so vorstellt, durch das, was man mit ihnen tut. Wichtig war aber vor allen Dingen seit 67, 2. Juni 67, die Politisierung am Institut, die noch verstärkt wurde durch die Aktion um die Notstandsgesetze 1968 und in dem Zusammenhang auch einsetzende Wünsche der Studenten nach Mitbestimmung, nicht nur Wünsche, sondern sie haben es auch durchgesetzt. Es fiel übrigens am Psychologischen Institut auf fruchtbaren Boden, das wurde sofort unterstützt. Allerdings kam es dann, wurde dann eine Satzung ausgearbeitet, zuerst von Studenten, die wurde dann etwas modifiziert. Unter anderem deswegen, weil die Studenten auch Sekretärin haben wollten und die Lehrenden waren gerade dabei, die Sekretärin abzuschaffen und stattdessen Sachbearbeiterstellen einzurichten. Also es gab auch da ein bisschen Probleme. In dem Zusammenhang hatten wir dann eine Satzung, die viertelparitätisch war und allen die Möglichkeit gab, bei der Lehre mitzubestimmen, bei Berufungsverhandlungen, also überhaupt Einstellung und Berufung und so weiter. Und im Zusammenhang mit der Mitbestimmung bei der Lehre wurde dann erstmal sehr viel, fast in allen Seminaren, Kapital gelesen, Texte der Frankfurter Schule und schließlich Lucien Saif. Ich glaube, das war so der Anfang, der das Wichtigste war in der Zeit. Sind die 3 Minuten um? Okay. Ja, dann, Moos, wie bist du zur kritischen Psychologie gekommen? Ja, mir war es ein bisschen kompliziert, weil ich gar nicht in Berlin war. Ich hatte bei meinem Abitur das deprimierende Resümee zu ziehen, dass es mir in 9 Jahren nicht gelungen war, meine Lehrer wesentlich zu fördern. Und dann war für mich die große Frage, was mache ich jetzt? Ich habe Griechisch und Latein angefangen zu studieren, das schnell wieder abgebrochen. Warum ich Psychologie begonnen habe, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. In Bonn interessierten mich eigentlich die wenigen Vorlesungen, in denen ich zunächst nichts verstanden habe. Und ich vermute, dass es deswegen so war, weil da Verbindungen her und Reflexionen angestellt wurden, die keinen Lehrbuchcharakter hatten. Prüfungsrelevant waren ganz andere Stoffeinheiten, die mich dann ziemlich wenig interessierten. Ich habe im Hauptstudium das so gemacht, dass ich im ersten Semester des Hauptstudiums in Bonn alle Scheine gemacht habe, mich dann zur Ruhe gesetzt habe, beziehungsweise im Rahmen eines privaten Studiums Universale irgendwelche gesellschaftlichen Aktivitäten angefangen habe. Parallel lief die Gründung eines sogenannten Kinderladens in Bonn, wo ich zum ersten Mal ein bisschen Psychologiekenntnis und gesellschaftliches Engagement verbinden konnte. Das habe ich damals noch nicht so ganz verstanden, aber jedenfalls ging es darum, auch so um erste Formen von Praxisrelevanz, die darauf drängen, dass man Sachen verallgemeinern kann. Nach 17 Semestern Psychologiestudium war ich fertig und sozusagen am Ende. Mein Studium bzw. die Psychologie, die ich gelernt hatte, hatte mit dem, was ich sonst gemacht hatte, empört über die Zustände der Welt, nichts zu tun. Und mein Examen habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich nach 17 Semestern ohne Examen die Universität zu verlassen noch blöder fand, als nach 17 Semestern mit Examen. Ich bin dann durch einen biografischen Zufall nach Berlin gekommen. Und habe dann überlegt, wenn ich schon mal hier bin, könnte ich ja mal kritische Psychologie lesen. Habe das auch gemacht. Es hatte mich vorher eigentlich nicht interessiert, muss ich sagen. Mein Interesse wuchs dann aus der Auseinandersetzung Holzkamps mit der vorfindlichen, mehr oder weniger bekannten Psychologie. Und ich begann den Eindruck zu kriegen, bei Holzkamp es mit einem klugen Kopf zu tun zu haben. Bevor ich mich zu ihm Holzkamp, der dann mein eigentlicher akademischer Lehrer wurde, hintraute, wegen einer möglichen Dissertation, habe ich dann vorsichtshalber noch das Marxische Kapital gelesen, was sich als kurzfristig etwas übervorsichtig und übertrieben, langfristig aber durchaus als sinnvoll erwies. Als ich zum ersten Mal mit Klaus Holzkamp über mein Dissertationsvorhaben sprach, es ging dabei um eine Einstellungsuntersuchung über die politischen Einstellungen des deutschen Beamtentums, hat er mir gesagt, das sei ja der übliche Mist. Daraufhin war ich dann etwas irritiert und das hat er dann auch gemerkt und sagte, du musst das ja nicht alleine machen. Nee, ich habe gesagt, ich kann ja nicht die Wissenschaft umkrempeln. Nee, der sagt, du musst doch nicht alleine, da helfe ich dir bei. Und das war dann sozusagen der Beginn einer langen Freundschaft. Es waren 2 Sachen, die mich an der Psychologie in Berlin und am FU-Institut faszinierten und von denen ich meine, dass sie zusammengehören. Das waren die Inhalte, aber auch die Umgangsweisen zwischen Lehrenden und Studierenden, die für mich völlig neu waren. Es war eine Art von intellektueller Gemeinsamkeit von Lehrenden und Lernenden, die deswegen existieren konnte, weil sie eingebunden war in demokratische Strukturen. Und was für mich nicht ganz neu war, aber im akademischen Bereich schon, das war eine völlig unangestrengte und selbstverständliche Solidarität und Hilfsbereitschaft. Das war zum Beispiel auch, als ich Gisela Uhlmann kennenlernte und irgendwelche diagnostischen Sachen machen wollte, die ich alleine ohne sie nicht machen konnte. Ich kannte Gisela vorher gar nicht, hat sofort Ja gesagt, hat sich darum gekümmert. Und das ist eigentlich was sozusagen den Umgang da ausmacht. Wolfgang Meyers ist nicht hier, der war so ein bisschen mein erster Mentor, als ich hier nach Berlin kam und von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Und das lief alles ausgesprochen nett. Letzter Satz noch, was ich allgemein hier lernen konnte, als ich aus Bonn kam, war, was man mit Heiner Müller als den Glutkern und den Theoriekern von Kritik ausmachen kann. Personale Empörung über den Zustand der Welt und die Notwendigkeit dieser Empörung, als auch den Gegenstand dieser Empörung theoretisch zu begreifen. Und das ist ja ein Zusammenhang von Emotionen und Kognition. Und dieser Zusammenhang von Emotionen und Kognition ist eine richtig gut marxistische Tradition. Und die kann man schon beim jungen Marx nachlesen. Da steht nämlich, die Kritik ist keine Leidenschaft des Kopfes, sondern der Kopf der Leidenschaft. Und das ist für mich kritische Psychologie. Ja, danke. Ja, Christina, warum bist du oder wie bist du zur kritischen Psychologie gekommen? Also ich bin eigentlich 1991, 92 in einem Wintersemester nach Berlin gekommen, um Kindertherapeutin zu werden. Das hat nicht ganz geklappt. Aber ich saß in der Orientierungswoche in der Psychologie beim Einschreiben. Das war ja alles so ein bisschen unklar, wenn man so aus der Provinz kam und sich nicht auskannte. Da gibt es zwei Institute und die bei der Einschreibung haben freundlicherweise gesagt, die meisten wollen ans PI. Da bin ich dann auch gelandet. Und dann saß ich in der Orientierungswoche und hatte einige überraschende Erlebnisse. Einerseits, da wird vielleicht irgendwann nochmal die Rede von sein, gab es ja so ein Tutorienmodell, das heißt studentische Seminare sind da abgehalten worden, die von der Vollversammlung des Institutes inhaltlich definiert worden sind. Unter anderem waren 3 dieser 12 Seminare Kapitalkurse und ich konnte es irgendwie gar nicht fassen, weil ich immer gedacht habe, Kapital von Marx in Psychologie, das fand ich irgendwie sehr seltsam oder zumindest überraschend. Und dann kam Brocki, Assistent aus dem Kindertherapieprojekt, wie ist eigentlich richtig, Brockmeier? Mit Vornamen meine ich? Jens. Nee, Jens ist der andere. Brockmann ist der. Brockmann. Rainer Brockmann. Danke. auf jeden Fall hat Brocki gesagt, der wurde immer so genannt und war da auch mit seinem Dackel, glaube ich, dass es hier an der Psychologie darum geht, sozusagen sich nicht nur um die Leute zu kümmern, mit Blick sozusagen auf die Einzelnen und ihre Krankheiten und psychischen Macken, sondern den Blick sozusagen zu öffnen auf die Gesellschaft, aus denen heraus diese Prozesse erst verständlich werden. Moritz wird jetzt sagen, das ist sein Satz, aber zuerst habe ich ihn von Brocki gehört. Und das waren so ein Anfangsverunsicherungen meines festen Planes der Therapieausbildung. Und dann war das in der Zeit, ging das relativ flott. Es war so, dass Holzkamp ja noch Vorlesungen gehalten hat und aus seiner Arbeit zum Lernbuch Vorlesung gehalten hat, die dann auch sehr schnell sozusagen auf die eigene Lernpraxis bezogen worden sind, auch in den Auseinandersetzungen um den Erhalt des Psychologischen Institutes und der Besonderheiten dieser von Moritz auch kurz angerissenen demokratischen Strukturen, die ja nach der Wiedervereinigung der sogenannten sehr schnell Ziel von Kürzungs- und Umstrukturierungsinteressen des Bildungssenats geworden sind. Und genau, insofern ging sozusagen die Auseinandersetzung um den Erhalt dieser demokratischen Strukturen, der Umgangsformen und demokratischen Formen am Institut zusammen mit der Auseinandersetzung um den Erhalt auch der inhaltlichen Vielfalt und der gesellschaftskritischen Ausrichtung der Psychologie, die da gelehrt worden ist. Und ich habe dann relativ schnell angefangen, Tutorien zu Lektürekursen zu Lernbuch und Grundlegung der Psychologie zu machen, war ein Praxisanalysen-Ausbildungsprojekt. Und für mich war, glaube ich, dann auch relativ bald wichtig, also auch die Hinwendung sozusagen war einerseits so eine Entwicklung in den Marxismus hinein und die psychologische Richtung, die dazugehörte und auch ein Verbinden mit politischen Blick. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran auch erinnert, Anfang der 90er Jahre konnte man, wenn man Nachrichten gesehen hat, da gab es so eine Art Wetterkarte der Deutschland, wo Deutschland drauf war und da waren so mit so kleinen Feuern die brennenden Flüchtlingsheime eingezeichnet, wo an den jeweiligen Wochenenden sozusagen die Anschläge waren. Und das war für mich sozusagen damals schon so, dass sozusagen die Frage, wie man denn eine Auseinandersetzung mit Kapitalismus, aber auch konkreten politischen Bedrohungen und Entwicklungen sozusagen mit Wissenschaft und Psychologie verbinden kann. Und das war ein Grund, warum ich auch, also ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist ja die Verbindung von Gesellschaftsanalysen und kritischer Psychologie und so, oder Subjektanalysen in dem Zusammenhang. Bin schon fertig. Wunderbar. Dann Christian, wie bist du zur kritischen Psychologie gekommen? Von mir gibt es ja leider keine Bücher am Büchertisch zu kaufen und ich glaube auch nicht innerhalb der nächsten Zeit, dass da was sich dran ändern wird. Dafür habe ich immerhin jetzt das Privileg, zumindest von meiner Sicht aus, hier vorne ganz links außen zu sitzen und irgendwie auch die scheinbare Jugend zu repräsentieren. Auch wenn Togotronic in den 90er Jahren darauf hingewiesen hat, dass es wahrlich kein Privileg ist. Es ist nun einfach mal ein Faktum. Ich stehe dann hier so selbstvertretend für die, wie angekündigt, Letzten, die noch hier an der FU studieren oder gerade fertig geworden sind mit dem Studieren in Psychologie und sich halt jetzt beteiligt haben in der Vorbereitung der Ferienuni. Ich habe vor, keine Ahnung, 2005 war das, glaube ich, mein damaliges anderes Studium abgebrochen und wusste, ich wollte irgendwie Psychologie studieren. Genau kann ich das auch nicht rekonstruieren, auch wenn das jetzt noch nicht so lange her ist wie bei Morus, der das ja offensichtlich auch nicht mehr nachvollziehen kann. Bei mir waren es ja aber dann doch leider nur 5 Jahre. Ich weiß, dass ich in der studentischen Studienberatung an der HU war und die mir gesagt haben, ich müsse an die FU. Sozialwissenschaftlicher für die Sache interessiere, weil dort würde auch diskutiert. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich attraktiv, hatte irgendwie so eine vage Vorstellung von Philosophie, Gesellschaftswissenschaft und irgendwie mit Psychologie, nur mit Naturwissenschaften wollte ich irgendwie nichts zu tun haben, das wiederum geschuldet war meinem früheren Studienversuch. Genau, als ich dann schließlich da war, von kritischer Psychologie hatte ich natürlich auch noch nichts gehört, nur von hier wird halt diskutiert, bin ich zufällig auch in meinem ersten, es war so ein Zwischensemester, es gab keine Einführungstage für mich und ich habe mir halt wild rausgesucht, was klingt spannend oder ich muss halt in allen Teilbereichen was belegen, war ich auch in einer Veranstaltung von Morus, das war glaube ich damals die einzige Veranstaltung zur kritischen Psychologie, es war glaube ich eine Sozialpsychologie-Veranstaltung, die auch gar nicht explizit kritische Psychologie im Titel hatte und jetzt kann ich nur sagen, damals oder letztes Jahr war so ein Unispiegel-Interview, beziehungsweise eine Frau vom Unispiegel wollte gerne so einen Artikel über die kritische Psychologie schreiben, der dann am Ende doch ziemlich denunziatorisch war, aber als ich mit ihr telefoniert habe und sie mich halt wie jetzt auch als Vertreter der noch studierenden Generation interviewt hat, fragte sie, wie hat denn Herr Marquardt gewirkt? Worauf ich nicht so richtig antworten kann. Natürlich wird er irgendwie nicht sympathisch gewirkt haben, aber der entscheidende Punkt war, die Frage wäre eigentlich gewesen, was hat er denn gesagt? Also was war es denn, was mich daran interessiert hat, dass ich damals dachte, oh, das klingt spannend, ich werde halt weiterhin in Veranstaltungen gehen oder mich schrittweise damit beschäftigen wollen. Ich bin dann halt in diesem Seminar geblieben und ich musste auch zu meinem Glück nicht vorher noch das Kapital lesen, weil ich war zufälligerweise schon im Kapitallesekreis. Bin dann auch ziemlich schnell über autonome Seminar oder ein studentisches Seminar, was es damals gab, das war dann zur narrativen Psychologie, soweit ich mich erinnere, in einen GdP-Lesekreis reingerutscht und fand das ziemlich spannend. Und das Spannende, was mich umgetrieben hat, war, dass die Verbindung von Gesellschaftskritik irgendwie, ich den Eindruck hatte, das gehört irgendwie auch in die Psychologie rein. Das heißt, das psychische Leiden, was Leute in der Welt erfahren oder so wie es mir begegnet war, nicht irgendwie als nur Innerlichkeit verstanden wurde, sondern als ein Problem, was ich irgendwie total abstrakt und also immer dachte, das hat irgendwas mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun, die sind ziemlich doof und das muss sich ja irgendwie auch in der Psychologie niederschlagen. Natürlich ich bin dann über so ein paar Seminare, dann vor allen Dingen auch über den Lesekreis weiter mit der kritischen Psychologie in Kontakt geblieben. Und das Besondere für mich war auch, wie ich schon sagte, dieser Kapitallesekreis, dieser irgendwie der Reiz der eigenen Aneignung mit anderen Leuten. Das heißt, dass ich mit anderen Leuten zusammen Seminare gegeben habe, beziehungsweise mit ihnen zusammen in Seminaren war oder in Lesekreisen und mir die Sache da näher bringen konnte, was halt irgendwie fand ich eine sehr nette Form war für mich und das so ein bisschen diese anderen Uni-Seminare, wie ich sie so kannte, ziemlich aufgebrochen hat. Und auch im Gegensatz zu meinem früheren Mathematikstudiumsversuch, ich ja da immer eher so konfrontativ unterwegs war und da so eine Form war, da setzt man sich hin und liest zusammen einen Text und diskutiert drüber. Und nicht, man diskutiert nur irgendwie drüber, sondern es war dann, fand ich, eine sehr intensive Art und Weise. Habe ich noch Zeit, oder? Ach so, gut. Habe ich, glaube ich, schon in Rechnung gestellt. Ach genau, und wie ich, ist ja die Frage, darauf geht es ja nachher nochmal ein, was mich so weiter daran interessiert hat, war natürlich der eine Punkt, diese Verbindung zur Gesellschaftskritik, die ich betont habe, und dann auch, mich hat halt der Marxismus daran nicht abgeschreckt, weil ich irgendwie zufällig schon damit aus verschiedensten Gründen in Kontakt war. Das heißt, es war irgendwie noch ein Attraktivitätsmerkmal für mich. Also fand ich total cool, irgendwie dachte, ach, Kapitallesekreis, Kapitallesen, das verbindet sich total gut mit der kritischen Psychologie, die erzählt auch mal die ganze Zeit was von Marx, hat den Gesamtzusammenhang irgendwie im Blick und sprengt gewissermaßen das, was ich vorher sagte, auch diese Fächergrenzen auf, wo ich mal das dachte, ach, hier Sozialwissenschaften, da wird diskutiert. Das waren so Punkte für mich, und diese Form von Kritikstandpunkt, die auch immer deutlich geworden ist, dass man irgendwie die gesellschaftlichen Verhältnisse scheiße findet und dass man das auch in seiner theoretischen Praxis irgendwie sich das darin widerspiegelt. Ebenso war für mich natürlich immer die offene Frage, was ist quasi mit der Geschichtsmäßigkeit des Subjekts, die wurde darin verhandelt, welche Möglichkeiten der Veränderung gibt es, wir sind ja nicht irgendwie nur bedingt, so habe ich es damals natürlich nicht formuliert, aber es war für mich die Frage, die mich irgendwie an dieses Thema weiterhin gefesselt hat und dabei bleiben lassen hat, und so habe ich natürlich irgendwie allein vor mich hingewuselt und irgendwelche Sachen gemacht und mit Leuten diskutiert. Das waren jetzt nicht so diese Riesenprojekte, von denen vermutlich meine Vorrednerinnen berichten werden. Das lief dann viel mehr über so autonome Seminare, aber darauf kann ich ja nachher nochmal eingehen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt einfach zur nächsten Runde übergehen. Ich hatte so ein bisschen gedacht, wir können jetzt nochmal in die Geschichte stärker einsteigen, und diese vier Leute, die sich ja jetzt ein bisschen schon auch vorgestellt haben und die ich auch schon zum Teil vorgestellt habe, repräsentieren ja nicht ganz zufällig vier Jahrzehnte der kritischen Psychologie, die 70er, 80er, 90er und die danach 2000. Entsprechend wollen wir so ein bisschen hören, was in diesen verschiedenen Jahrzehnten passiert ist, konkret, was auch die theoretischen Entwicklungen angeht, was Streitpunkte am Institut angeht, was wichtige Ereignisse waren, wo man unbedingt dabei sein musste, aber auch was wichtige Entwicklungsschritte in der kritischen Psychologie institutionell und theoretisch waren, und vielleicht auch so ein bisschen, was zeithistorische Kontexte waren, je nachdem. Ich habe jetzt alle gebeten, doch dazu ein bisschen was zu erzählen, und würde aber mit der Frage dazu, zu dieser Erzählung, die Sie gleich euch geben werden, einsteigen wollen, was denn so das persönliche Erlebnis war, oder ein persönliches Erlebnis war, in dem Sie die... Okay. Die Technik. Genau, also... Vielleicht nochmal so, was so ein persönliches Erlebnis war, wo Sie sagen würden, dass das die Stimmung zu der Zeit Anfang des jeweiligen Jahrzehnts widerspiegelt. Ich fange auch wieder mit Gisela an. Wir gehen heute ein bisschen historisch vor und frage Sie nochmal ganz konkret. Kannst du von einem persönlichen Erlebnis erzählen, das die Stimmung ganz zu Anfang in den 70er Jahren an der FU verdeutlicht hat? Eigentlich sollte ich jetzt erwähnen, als das Erlebnis in der Zeit, dass als wir diese Satzung hatten schon und die Vollversammlung des Instituts sozusagen das entscheidende Gremium war. Es war noch, glaube ich, noch nicht ganz so weit, dass Studenten den Antrag stellten, einen Schülerladen in Kreuzberg aufzumachen. Kreuzberg war damals direkt an der Mauer und das Problemgebiet, was jetzt eher Neukölln-Nord in Berlin ist, um dort also Proletarierkinder aufzuklären oder ähnliches, dass sie das aber nur könnten, wenn ein Professor dafür die Verantwortung übernimmt, und dass dann Klaus Holzkamp aufstand und sagt, er tut das, was für die anderen beiden Profs, die wir damals hatten, mehr hatten wir nicht, oder hatten wir auch nur zwei, ich weiß nicht mehr genau, spektakulär war. Aber noch davor fand ich, und das ist das, was mir spontan immer einfällt, fand ich doch den Antrag der Studenten oder Studierenden an der Lehrplanung sich beteiligen zu dürfen, dem auch sofort stattgegeben wurde, wichtig für diese Zeit, weil es zeigt, dass also da das Klima im Psychologischen Institut, Mo sagte ja, er hat es dann als später auch als absolut demokratisch erlebt, dass das Klima so war, dass also Studenten da nicht kämpfen mussten um Mitbestimmung, sondern dass in dem Moment, wo die sagten, wir wollen, sagten, ja klar, wieso nicht, also natürlich. Und dann, ja, tolle Erlebnisse in der Weise. Ich fand das jedenfalls gut, als ich war ja dann schon Lehrende in dieser Zeit, dass ich zwar ein Seminar vorbereitet hatte, nachdem wir also uns gemeinsam auf ein Thema geeinigt hatten, mit einem Plan in die erste Seminarsitzung kam. Vorlesungen waren längst abgeschafft, weil die Studenten sagten, lesen können sie selber, hier muss man nichts vorlesen. Wir hatten inzwischen eine Druckerei auch, in der die Manuskripte von uns gedruckt wurden, sodass die also vor dem Druck von Studenten gelesen, diskutiert, also in diesen Seminaren und entsprechend umgearbeitet wurden. Das aber, wenn man kam mit dem Plan, die Studenten sagten, nee, so haben wir uns das doch nicht vorgestellt, da hast du ja völlig übersehen, dass es da ein ganz neues Buch zu dem und dem gibt und das wollen wir diskutieren und jenes und dieses, dann wurde der also gemeinsam geändert, sodass also die ganze Lehrveranstaltung kollektives Projekt war, was ich also toll finde. Ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich bin zwar noch eine ganze Weile immer mit meinem Plan, wo immer drauf stand, Vorschlag für ein Seminar drüber, in die Lehrveranstaltung gegangen und habe dann gesagt, ja, wollt ihr denn das dann wirklich so? Oder jetzt sagt man ja, Sie inzwischen, wollen Sie das denn wirklich so? Und dann haben sie mich mal, die Studenten mal angemacht und gesagt, ich soll mal aufhören mit meinen 68er-Allüren und sie hier nicht so überfordern. Sie wüssten doch gar nicht, was Psychologie wäre und insofern sollte ich mal aufhören und sollte mal einfach hier meine Lehre so durchziehen, wie ich das für richtig halte. Und dann habe ich gedacht, naja, es klingt vielleicht wirklich ein bisschen, wie nennt man das? Also vorwurfsvoll, ne? Mhm. Wisst ihr denn nicht, was ihr wollt? Aber ich habe das eben damals nicht gewusst. Ja, das vielleicht zu den tollen Erlebnissen. Genau. Ja. Also der zur inhaltlichen Entwicklung? Ja, zur inhaltlichen Entwicklung, ja, das war am Anfang, da haben wir hauptsächlich Gehaltskapital gelesen, Frankfurter Schule und so weiter. Alle möglichen Raubdrucke und dann saß ja Klaus Holzkamp an der sinnlichen Erkenntnis. Das war eigentlich ein Auftrag für ein Wahrnehmungsbuch für eine größere Reihe, aber das hat er dann da nicht untergebracht, sondern bei Fischer Athenäum eine extra Reihe gegründet und Udo Osterkamp saß an der Motivation 1 und später auch 2. Und das wurden dann praktisch die Lehrbücher, dann muss ich noch erwähnen, Volker Schulrich, auch mit seinen, ich denke, er hat es genauso gemacht, will ich jetzt nicht beschwören. Und ja, also Lehrbücher nicht in dem Sinne, dass die jetzt gedruckt waren und dann eben vorgelesen wurden, sondern dass die als Manuskripte, wir hatten es schon erwähnt, dass wir eine Druckerei geschaffen hatten, damals war das mit dem Kopieren ja noch nicht so. Es gab ja nur diese Hektographiermaschinen und das war mühsam. Deswegen hat man eine Druckerei gegründet und da wurde das eben gedruckt, lag in auf großen Tischen aus und jeder konnte sich da sein Zeug zusammensammeln und dann wurde das eben diskutiert. Das waren so die drei inhaltlichen Entwicklungen in dieser 70er Jahren. Würdest du noch kurz was zu der Spaltung der Institute sagen ja, können? Das ist gut, dass du mich erinnerst. Ich hatte es auch notiert. Das fing eigentlich an mit der Politisierung, dass es natürlich einige Professoren gab, einige ist übertrieben, wir hatten ja nur 3, also 2. 2, die also meinten, dass Politik nichts mit Psychologie zu tun hatte, sondern persönliche Angelegenheit wäre. Einer davon, Professor Hörmann, hat daraufhin einen Ruf nach Bochum angenommen, weil er sagt, das findet er fair, also wir sollten das unter uns ausmachen. Und der andere, das war Professor Jäger, der Intelligenzjäger, ich weiß nicht, ob er noch bekannt ist heute, hat mit anderen Mitarbeitern zusammen dann im Rahmen einer Umstrukturierender Universität ein extra Institut gegründet. Es war damals so, dass die Fakultäten abgeschafft wurden, dass Fachbereiche gegründet wurden und die wurden sozusagen nach Option gegründet. Und da war es möglich, dass also ein Teil der Psychologen sagte, sie wollten mit den Erziehungswissenschaftlern zusammengehen. Das waren also die Reaktionären, also die eher Rechten. Und ein anderer sagte, er wollte mit den Philosophen und Soziologen zusammengehen. Und das führte dann eben dazu, dass da ein zweites Institut gegründet wurde. Moritz weiß das Datum auswendig, ich habe es mir aufgeschrieben. 1970, entschuldige. Das war ein Streitpunkt. Der zweite Streitpunkt war das Projektstudium mit dem Schülerladen Rote Freiheit. Wurde jetzt, also der hieß dann erst später Rote Freiheit, weil die Kinder ihn so genannt haben, wurde praktisch das erste Studienprojekt gegründet. Es folgten weitere, alle auf Initiative von Studenten. Und wir hatten die Vorstellung, dass man nur noch Projektstudium macht, also überhaupt keine Seminare mehr. Das haben wir dann auch ziemlich schnell eingesehen, dass das doch nicht ging, dass man also sowas wie zum Beispiel Statistik dass man also vieles einfach eben nicht nur im Projektstudium vermitteln kann, sodass das Grundstudium dann wieder seminarmäßig diskutiert, also war, und das Hauptstudium projektmäßig. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, dann gab es natürlich auch innerhalb der Linken Streit. Es gab ja die kritischen Psychologen um Holzkamp und dann gab es die anderen, die mit dem kleinen K, die es auch wohl immer noch gibt, die sehr viel stärker auf Gesellschaftskritik aus waren und vor allen Dingen meinten, dass also Gesellschaftskritik, wenn ich gebe es jetzt mal, vielleicht nicht ganz richtig, was ich jetzt sage, aber dass also es nicht darauf ankommt, eine neue Psychologie zu gründen, sondern Psychologie gesellschaftskritisch zu nutzen oder umgekehrt. Das lief nebeneinander her. Das waren verschiedene Lehrende mit verschiedenen Anhängern. Das hat sich dann so ein bisschen entwickelt in Richtung auf die eher maoistischen Anhänger und die eher dann gemäßigten Stalinisten. Naja, müsst ihr euch vorstellen, der Zeit Kulturrevolution und so, ne, da war einiges los. Naja, vielleicht noch mal was zu den Prüfungen. Das war was zum zeithistorischen Kontext, ja, zu den Prüfungen gerne. Zu den Prüfungen, wir hatten schon ganz früh eigentlich, bevor die kritische Psychologie überhaupt als Wort existierte, hatten wir die Abfrageprüfungen abgeschafft und die Prüfungen waren also ja, Vorträge von Studierenden über Forschungsprojekte, die sie so während ihres Studiums durchgeführt hatten. Und das war natürlich auch für andere interessant, sodass also da immer viele Zuhörer bei den Prüfungen dabei waren oder mehrere Zuhörer, was da unter Umständen auch genutzt wurde, um den Lehrenden, falls der also in der falschen Fraktion war, eins auszuwischen, sodass also Studenten durchaus mit einer, nicht einer Bodyguard kann man das nicht nennen, wie nennt man denn das? Also sozusagen. Okay, Pressure Group anrückten und sagten, also wenn du jetzt auf der Stelle mit einer Eins rausrückst, dann wird was passieren. Ich konnte das manchmal, nein, nicht manchmal, ich konnte das, wenn es wirklich schlimm war, eigentlich im Vorfeld stoppen, indem ich die versuchten dann immer zu provozieren und dachten, ich mache dann den Rest alleine in meiner Wut. Aber ich habe dann immer gesagt, wir haben noch Zeit, also Sie können ruhig noch vortragen, hatten es aber keinen Stoff mehr. Und insofern, naja, es war aufregend. Ja. Aber vor allem das, was Moritz sagte, ne? Also dies wirklich dieses Kollektive, dieses Solidarische, das sich gegenseitig unterstützen. Und gleichzeitig so, dass das hat viele gewundert, dass also eigentlich nicht zwei von uns kritischen Psychologischen direkt am selben Gegenstand gearbeitet haben, sondern dass jeder praktisch sein Feld hatte, sodass wir auch ein ganzes Studium abdecken konnten. Und trotzdem aber, es gibt keinen gedruckten Text eines kritischen Psychologen, der nicht vorher von mindestens drei Kollegen und unter Umständen eine Reihe von Studenten gegengelesen worden ist. Das war selbstverständlich. Und Das war eben jetzt der letzte Text, der posthum von Holzkamp veröffentlicht worden. Es ist der erste Text, den vorher niemand gegengelesen hat. Ja, super. Danke, Gisela, für den Eindruck. Ja, wir schreiten fort in die 80er Jahre und auch da möchte ich Moritz bitten, so ein bisschen aus dieser Zeit zu erzählen und damit einzusteigen mit einem Ereignis, wo du sagen würdest, das verdeutlicht die Stimmung an der FU hier Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Also ob ich das so genau kann, weiß ich nicht. Was jedenfalls Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sicher bemerkenswert war, das war dieser erste Kongress Kritische Psychologie, der damals in Marburg stattfand, an dem sich 3000 Leute beteiligt haben und der damals, glaube ich, ein sehr wichtiges Ereignis war. Auch das, was bis dahin in der kritischen Psychologie herausgearbeitet worden war, aber auch die Kontroversen da auszutragen. Gisela hat ja schon eine dieser Kontroversen genannt. Die Frage nämlich, ob man eigentlich nur in der Lage ist, von der linken Position aus die Psychologie in ihrer Entstehung zurückzuverfolgen und in ihrer Funktion, die sie als Herrschaftssicherung hat, sozusagen zu kritisieren, oder ob es auch möglich ist, sozusagen über eine eigene Begriffsentwicklung eine alternative Psychologie zu entwickeln. Und das waren eigentlich die zentralen Auseinandersetzungen. Und eins der Probleme, was ich heute rückblickend als sehr, also wirklich schwierig ansehe, ist, dass diese Kontroversen, also Gisela sagte Groß-K, Klein-K, Groß-K, kritische Psychologie waren wir, Klein-K war sozusagen, waren die Leute, die die Psychologie kritisierten, ohne eine eigene entwickeln zu wollen. Und dass sozusagen diese Auseinandersetzungen politisch total so überdeterminiert waren, dass sie tatsächlich dann so eine Art Auseinandersetzung zwischen Moskau und Peking wurden, statt über inhaltliche Fragen. Und dass man durch diese Art politischer Überdeterminierung meines Erachtens auch versäumt hat, wo man hätte voneinander lernen können. Das wäre ja möglich gewesen. Es war ja wirklich ein Klima im Institut, wo man sowas hätte machen können. Klaus Holzkamp hat zum Beispiel die Grundlegung der Psychologie, die 83 erschienen ist, in einem Kolloquium über Jahre diskutiert. Und da hätten sicher viel mehr Möglichkeiten existieren können, solche Sachen zu machen. Und ich glaube, dass wir da durch diese Art von Überdeterminierung und auch natürlich auch so ein gewisses blödes Jahr, was man dann so politisch an den Tag legte, da also bestimmte Sachen irgendwie versäumt haben. Das finde ich heute rückblickend eigentlich sehr schade. Und da sind sicher Möglichkeiten verpasst worden. Was ich dann auch noch sage, also was auch, was man von Klaus Holzkamp lernen konnte, dass er sich nicht dem Takt externer Anforderungen anpasste. Eines der beeindruckendsten Ereignisse, die ich mit Klaus Holzkamp persönlich verbinde, war, als kurz nachdem ich 1975 nur hier in Berlin angekommen war und mit ihm schon Kontakt hatte, kam ich zu ihm, dann saß er in seinem Arbeitszimmer und sagte, er schrieb da gerade an so einem Buch, das würde 198 Seiten lang werden, würde 19,80 Euro kosten, nee, Euro, 19,80 kosten und sei jetzt irgendwie in anderthalb Jahren fertig. Und dann sagte ich damals, Mensch, irgendwie, das würde ich auch mal gerne können, so Bücher so zu schreiben, dass man die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Seitenzahl fertig hat. Das war so 1978 und das Buch, um das es sich handelte, war die Grundlegung der Psychologie, die 600 Seiten lang geworden ist und 1983 erschienen ist. So, das heißt aber auch, dass er dann durch die Art und Weise, wie er die Sachen durchdacht hat, eben gesagt hat, die können mir einen Buckel runterrutschen, ich mache meine Sachen zu Ende und wenn es länger dauert, dauert es eben länger, wie eben auch möglicherweise Forschungsprojekte darin bestehen können, dass sich die Fragestellung ändert. Was mich sehr beeindruckt hat, war die Gründung des Projekts Subjektentwicklung der frühen Kindheit 1978, an dem, bitte? 1978, wo ich erst mich nicht beteiligen wollte, weil ich da doch sehr in meiner Dissertation befangen war, die über völlig andere Sachen ging. Und Klaus Holzkamp aber wollte, dass ich auf jeden Fall da deswegen mitmachte, weil meine Frau auch schwanger war und wir ja irgendwie sozusagen Material brauchten für unsere Studien. Dann war das so, dass ich dann sagte, nee, also ich will lieber meine Promotion zu Ende bringen. Und er hat dann meine Frau angerufen und gesagt, sieh mal zu, dass der Moritz da mitmacht. Jedenfalls, es gab gewisse Aktivitäten, die mich da reingebracht haben. Ich möchte im Rückblick sagen, dass es eines der wichtigsten Ereignisse in meinem ganzen Leben war, meiner ganzen Familie, insbesondere meinem Kind, extrem genützt hat. Diese Diskussion über den Umgang mit Kindern, also nicht systematisch, aber ein bisschen unsystematisch, sind die Ergebnisse ja in Giselas Buch über mit Kindern eingeflossen. Was aber sozusagen daran bedeutsam war, war, dass es den Versuch darstellte, das, was vorher in gewisser Weise kategorial und begrifflich erarbeitet worden war, in einer neuen Form von Empirie zu realisieren. Eine völlig neue Art von Empirie, die darin bestand, dass die Alltagserfahrungen, die die Leute machten, von ihnen selber in Tagebucheintragungen oder in Gruppendiskussionen und so weiter zum Ausdruck gebracht wurden, gemeinsam diskutiert wurden und dann der Versuch unternommen wurde, das dann auf eine wissenschaftliche Art und Weise zu verallgemeinern und auf den Begriff zu bringen. Das heißt, Theorie und Empirie nicht in der üblichen Weise zu trennen, sondern von vornherein zu verbinden, die Leute auch als Mitforschende sozusagen mit einzubeziehen. Und weil ich so eine Art Zwitter war zwischen Forscher und Mitforscher, habe ich das natürlich auch ein bisschen von beiden Seiten da sehen können. Und das war für mich ein ganz zentraler Punkt, sozusagen das, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig subjektwissenschaftlich hieß, empirisch realisieren zu können. Der zweite Punkt, dann höre ich auf, war die Gründung der Theorie-Praxis-Konferenzen. Das war, glaube ich, 1980 oder wann es genau gewesen ist. Das war insofern ein sehr zentraler Punkt, als ja uns der Ruf anhaftete, dass wir so eine Theoretiker sind, die mit Praxis eigentlich nichts am Hut haben. Und dann sind diese Theorie-Praxis-Konferenzen so entstanden, dass einer, der hier am Institut studiert hatte, sich darüber beschwert hat, dass über Praxis keine Artikel im Forum Kritische Psychologie entstanden haben, das ja 1968 gegründet worden war. Und dann haben wir, oder beispielsweise der Klaus Holzkamp für die Redaktion zurückgeschrieben, der Umstand, dass im Forum Kritische Psychologie keine Praxisartikel erscheinen würden, hinge damit zusammen, dass keine eingereicht werden. Und dass man das mal vielleicht ändern könnte und dass das zu ändern vielleicht am besten wäre, wenn man gemeinsam über die Praxisprobleme diskutieren würde. Und das hat dazu geführt, dass ein Aufruf im Forum Kritische Psychologie stand zu diesen Theorie-Praxis-Konferenzen, die dann zweimal im Jahr stattgefunden haben. Das fing ungefähr mit 80 Leuten, die aus der Praxis kamen, an und lief darauf hinaus, dass wir den Versuch gemacht haben, gemeinsam eine Sprache dafür zu finden, was eigentlich die Widersprüche der Praxis sind, wie man mit praktischen Widersprüchen zu tun kriegt, wenn man einerseits emanzipatorische Zielsetzungen hat, andererseits aber auch unter den Widersprüchen dieser Gesellschaft steht. Und dass das keine Sachen sind, die man ohne weiteres auflösen kann und dass es da auch keine glatten Siege gibt, sondern dass man gucken muss, wie man diese Widersprüche thematisieren kann. Dieses Praxisporträt, was 1989 von Klaus Holzkamp und mir dann publiziert worden ist, ist ein Teilergebnis. Und da war das für mich auch ein wichtiger Punkt, wie sozusagen in der Kombination von einem theoretischen Konzept und praktischen Widersprüchen der Versuch gemacht wird, diese Sachen wissenschaftlich auf den Punkt zu bringen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es nicht abgehoben ist von dem, was reale Probleme sind, aber auch nicht eine Art von Laberei über Praxis ist, die theoretisch unaufgeklärt ist. Und diese Sachen, diesen Zusammenhang, das war das, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat und auch für mich wesentlich war, da sehr intensiv mitzuarbeiten. Ja, vielen Dank. Dann nach den 80er Jahren kommen jetzt die 90er Jahre. Christina, ich möchte auch dich bitten, ein bisschen aus den 90er Jahren zu erzählen und einzusteigen mit einem Ereignis, wo du sagen würdest, das beschreibt so die Stimmung in der Zeit. Ja, ich habe mir da ehrlich gesagt ein bisschen das Hirn ausgewrungen und ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich kann kein Ereignis erzählen, das sozusagen dieses Jahrzehnt repräsentiert und gleichzeitig am Anfang des Jahrzehnts war es. Ich glaube, was die Situation in der FU in gewisser Weise kennzeichnet, ist, dass in dieser Situation der sehr schnell beginnenden Umstrukturierung der Hochschullandschaft und auch der politisch sehr bleiernden, sagen wir mal, utopiefeindlichen Zeit, wo das Reden vom Ende der Geschichte ja sozusagen ein Alltagswort war, dass in der Zeit diese Streikbewegung 1993 als eine der, also relativ dicker Streik im Vergleich sozusagen zu dem, was danach kam, würde ich sagen, und als nochmal sozusagen Einfordern der linken Wissenschaften, sozusagen die Institute, die da angefangen haben, waren sozusagen die linken Speerspitzen der FU, waren immer OSI, PI, LAI, und also Lateinamerika-Institut und die Politologen. Und das ging da sozusagen relativ flott voran, weil es in gewisser Weise ähnliche Probleme waren, dass in allen Fachbereichen, wo es gelungen war, marxistische Leute unterzubringen, und das war in diesen sozusagen stärker als woanders der Fall, am Osteuropa-Institut vielleicht noch, dass diese Stellen eben umdefiniert werden sollen und so weiter. Und das aber vor dem Hintergrund einer politischen Situation, wo sozusagen nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten sagen, einerseits diese sehr schnelle Restrukturierung der Wissenschaftslandschaft im Osten stattgefunden hat, wo diese ganze, sagen alle, die irgendwie in die Nähe des Staates gerückt wurden von in der Wahrnehmung sozusagen der Regierung aus den Wissenschaftsinstitutionen vertrieben worden sind, relativ widerspruchsfrei, was dann dazu geführt hat, dass auch bei den beginnenden Umstrukturierungen im Westen, und da war Berlin eben Experimentierfeld, sozusagen relativ, ja, es keine Solidaritätsform sozusagen über die ehemaligen Grenzen hinweg gab, meiner Wahrnehmung nach zumindest. Das war das eine. Das andere, dass auch innerhalb der Linken, auch der linken Wissenschaftlerinnen und Psychologinnen, sagen, Verunsicherungen der politischen und gesellschaftstheoretischen Positionen gab. Nicht wenige Leute auf der Linken entdeckten plötzlich sozusagen ihre Rührung angesichts der nationalen Vereinigung oder auch diese alten Streitigkeiten zwischen Moskau und Peking verschoben sich sozusagen eher so Richtung, ich glaube mehrheitlich war es eigentlich die Peking-Fraktion, die stärker in Richtung Postmodernismus gegangen ist, ohne dass ich jetzt sagen will, dass das was miteinander zu tun hat, aber das war sozusagen einfach von den Events so. Und hat sich stärker zu einem Streit entwickelt, der eigentlich zum Teil in ähnlich angestrengter Form geführt worden ist wie vorher, ob denn die großen Erzählungen nicht vorbei sind und das jetzt nicht mal gut sein muss mit den Utopien. Und insofern alle, die sozusagen wie die großkarkritischen Psychologen sozusagen versuchen, an der Perspektive oder zumindest dem Korrektiv sozusagen einer Gesellschaft jenseits des Kapitalismus festzuhalten, sozusagen die Berechtigung abzusprechen. Auch wenn das jetzt nicht so, also sozusagen diese Verunsicherung vielleicht nicht im Kern irgendwie ein Problem der kritischen Psychologie mit großem K war, hat es doch ihre Reproduktionsbedingungen betroffen und auch sozusagen die Frage von, wie kann man sich in der Universität sozusagen bewegen. Also ich weiß nicht, als ich habe ja dann angefangen, Tutorien zu halten, und sowohl in der Psychologie als auch ansonsten in der Öffentlichkeit, glaube ich, war es weniger problematisch, laut Ficken zu sagen, als laut Kapitalismus zu sagen. Ich glaube, man kann sich das heute, wo jetzt irgendwie im Feuilleton der Zeit in der Krise steht, ist denn der Kapitalismus vielleicht am Ende, brauchen wir ein anderes System, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das damals wirklich, also mir, meiner Wahrnehmung nach zumindest, irgendwie nicht angesagt war in der normalen Öffentlichkeit, sag ich jetzt mal, also auch in der normalen psychologischen Öffentlichkeit, auch in unserem linken Links da. Genau, und dann ging es ja relativ schnell los mit dem Streik und den Auseinandersetzungen, sowohl um die demokratischen Formen, auch um die sozusagen Umgangsformen darin, um die Tutorienmodelle, das Projektstudium, die Neubesetzung der Holzkamp-Nachfolge. Also insgesamt waren sozusagen diese Rost-Silberlaube so, oder zumindest Teile davon, 6 Wochen besetzt. Ich glaube, ich werde es nie vergessen, die Szene eines gefakten Herzinfarktes Biopsychologie-Profs, weil er es einfach nicht fassen konnte, dass er nicht in sein Büro kann. Er hat sich einfach auf den Boden geworfen und gesagt, mein Herz. Also es stand ein Arzt daneben, war jetzt nicht so, dass er wirklich irgendwie... und es gab in diesen Auseinandersetzungen dann sozusagen den Versuch, diese Essentials des PIs, sozusagen das Projektstudium, das Tutorienmodell, die Holzkamp-Nachfolge zu retten und in diese neue zusammengelegte Form zu überführen. Ob das geklappt hat, kann ich eigentlich nicht einschätzen. Ich glaube, dass, das heißt nicht einschätzen, also ich glaube, dass wir so ein bisschen diesen Verfall aufgehalten haben, aber in gewisser Weise sozusagen da ja nicht so viel geblieben ist, inklusive der Umgangsform. Und seltsamerweise ist doch so war, dass am sozusagen gegen Ende des Jahrzehnts sozusagen mit dem Kongress Kritische Psychologie ein relativ trotziger Auftritt in dem neuen Fachbereich mit dem, ich weiß nicht, ob ihr diese nicht sehr toll layouteten Plakate mal gesehen habt, wo so ein dicker Marx vorne drauf gesetzt worden ist, um zu sagen, so, wir hören nicht auf damit, auch in diesem neuen Zusammenhängen, und wir lassen weder von unserer Gesellschaftskritik noch unserer politischen Vorstellung der Kapitalismuskritik ab. Auch in gewisser Weise gegen Stimmen innerhalb der großkritischen Psychologie gerichtet, die schon mehr und mehr, oder was heißt mehr und mehr, aber wo es öfters mal die Frage gab, ob nicht mit der Entwicklung des Begründungsdiskurses praktisch die kritische Psychologie aus dem Marxismus jetzt mal rausgewachsen ist. Also man jetzt da man jetzt weiß, dass es sozusagen nicht bedingt ist, sondern begründet, und man jetzt die Gründe und die Prämissen analysieren muss, wofür dann man eigentlich da noch Marxismus braucht. So. Und in gewisser Weise war dieser Kongress der Versuch zu sagen, man braucht Marxismus dafür, dass man in diesen Begründungsanalysen nicht in der Unmittelbarkeit dessen versumpft, was man sowieso schon über seine Gründe weiß. Das heißt, die Kritik sozusagen an Strukturen, die unsere Erfahrungen formen, ohne dass es uns vielleicht deutlich wird, die sozusagen unsere Prämissen mitgründen, die problematisch sind und die am Leiden von Menschen mitverantwortlich sind, die lassen sich eben nicht einfach aus Erfahrungen rekonstruieren, sondern die kommen aus dem Zusammenbringen von Erfahrung und Strukturanalysen und Gesellschaftskritik. Und zwar konkreter Gesellschaftskritik, also sowohl auf den konkreten Kapitalismus als auch auf konkrete Institutionen und konkrete Arbeitsbedingungen bezogen. Genau. Insgesamt wichtig, glaube ich, ansonsten waren die aus der Theorie-Praxis-Konferenz entstehenden Projekte zu Praxisanalysen sowohl sozusagen für Praktikerinnen von und auch das Projekt sozusagen aus dem Ausbildungszusammenhang, die bedeutet haben, dass man zumindest sozusagen in den Praktika, die man ja machen musste im Studium, sozusagen nochmal eine Reflexionsebene einziehen konnte und in gewisser Weise auch das immer so stark nach vorne gestellte Argument, kritische Psychologie ist sozusagen eine Art Hobby, aber in der Praxis kann man nichts damit anfangen, sozusagen das zu widerlegen, indem man zeigen kann, dass man sehr wohl über seine eigene Praxis und die Widersprüche, in denen man sich bewegt, sozusagen hilfreiche und relevante Dinge herausfinden kann, gerade mit den Konzepten der kritischen Psychologie. Habe ich was Wichtiges vergessen? Nö. Ach so, genau. Lernen habe ich ja vorher schon so ein bisschen angerissen, sozusagen dadurch, dass Holzkamp diese Vorlesung noch gehalten hat und dann das Lernbuch 93 erschienen ist, lag es sehr nahe, diese Diskussion zu beziehen auf die eigenen Lernstrukturen. Also das Lernbuch bezieht sich ja vor allem auf auf die Institutionen der Schule und wie sozusagen defensive Lerngründe da nahegelegt werden. Und das hat aber, glaube ich, für die Diskussion, was heißt denn eigentlich selbstbestimmtes Lernen, wie es in den studentischen Debatten oft gefordert wird, was braucht es dafür für Strukturen, sozusagen, wie müsste Universität funktionieren, warum ist es eine Zumutung, wenn man in Lehrveranstaltungen andauernd Fragen gestellt kriegt, auf die die Lehrperson die Antwort schon weiß. All solche Dinge sozusagen wurden da auch theoretisch sozusagen nochmal befeuert und haben sozusagen diese Auseinandersetzung befruchtet. Insgesamt bin ich so ein bisschen, wir waren so sehr auch in diesen Besetzungssachen ja recht euphorisch, aber ich glaube, also meine Bilanz sozusagen dieses Jahrzehnts ist eigentlich so ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, was man noch am meisten lernen kann, ist, dass man nicht nur diese Besetzung und die Streiks braucht, sozusagen, um seine Sachen durchzusetzen, sondern dass man dann auch nach Auflösung des Psychologischen Institutes eine Party gefeiert hat, Tanz auf dem Grab, weil man auch wissen muss, wie man feiert, wenn man verloren hat. Okay. Ja, danke. Nun gab es ja schon noch mittlerweile ein Jahrzehnt danach. Christian, willst du einfach nochmal erzählen, wie da so die Stimmung war, was die wichtigen Ereignisse waren und auch aus deiner Sicht, welche Entwicklung die kritische Psychologie da genommen hat? Okay, ich werde doch meistens dann doch ab 2005 erzählen. Also ich glaube, so die letzte, soweit ich mich erinnern kann, gab es so den letzten größeren Streik, das war noch vor meiner Zeit in Berlin. Ich glaube, das war so Winter 2004. Also der war vermutlich von der Größe her nicht zu vergleichen mit denen, von denen Christina gesprochen hatte. Aber was meine Lebensspanne quasi so studienmäßig überblickt, war das wohl der letzte. Seitdem, das heißt, auf sowas werde ich nicht eingehen. Worauf ich eingehen kann, ist... bin ich immer noch zu nah? Okay. Okay, das möchte ich natürlich nicht. Das, was mich seit meines Studienbeginns begleitet hat, war irgendwie der Mythos kritische Psychologie und PI. Begegnet mir unter anderem darin, das war dann offensichtlich kein Mythos, sondern das war ja dann Wahrheit, dass es Kapitallesekreise gab, mit denen man Sozialpsychologie-Scheine machen konnte, was ja in meinem Studium vollkommen unerklärlich war. Es gab sonstige andere skurrile Vorstellungen, was es hier doch alles gegeben hatte, was für abgefahrene Veranstaltungen. Da weiß ich aber auch immer nicht, ob das dann doch mehr Mythos ist als Aufklärung, wenn auf einmal berichtet wird, es hätte in Anlehnung an Wilhelm Reich Masturbationskreise hier am PI gegeben. Das sagt vielleicht, mehr aus über die Leute, die diese Mythen weiter pflegen, als als darüber, was wirklich stattfand. Was vorausgehend von diesem Mythos hatte ich doch häufig eher den Eindruck von nun an ging es bergab, ich habe eine verdammt gute Party verpasst, nämlich irgendwie die gute Zeit am PI, wo man auf eine sehr angenehme Art und Weise studieren konnte und offensichtlich, wie auch mehrmals betont wurde, eine sehr nette Weise des Umgangs hatte und auch mehr diskutieren konnte als das, was mir versprochen wurde, damals in der studentischen Studienberatung an der FU, als an der HU, als gesagt wurde, man könne hier diskutieren. Natürlich konnte ich hier diskutieren oder hatte auch spannende Seminare, vor allen Dingen dann ja bei Moritz und bei Gisela. Noch ein paar andere Sachen habe ich mitbekommen, aber wenn ich auch sage, von nun an ging es bergab, hatte ich für mich gesehen oder erlebt, dass auch haufenweise andere Fachbereiche, die es hier gegeben hat, die man jetzt gar nicht originär kritisch-psychologisch nennen würde, sondern vielleicht eher kleinkar-kritisch-psychologisch, die eher so Gemeindepsychologie oder Geschichte und Theorie der Psychologie und Kulturpsychologie, also so Sachen, die so jenseits dessen, was man so als statistischen Mainstream oder biologischen Mainstream der Psychologie kannte, dass ich das, wenn überhaupt, in Ausläufer mitbekommen hatte oder eher, ob, hätte ich mal doch früher angefangen zu studieren, angefangen Psychologie in Berlin zu studieren, oder ja, ich ging gar nicht, weil ich halt einfach damals noch zu jung war. Das heißt, irgendwie war ich froh, zum einen, dass ich noch so die letzten Ausläufer mitbekommen konnte, das heißt, dass ich eben noch auch viel bei Moritz und Gisela studieren konnte und meine Sachen da, die mich interessiert haben, verfolgen konnte, oder wie ich und andere auch von ihnen unterstützt wurden bei bestimmten autonomen Seminaren, die wir veranstaltet haben, und wir halt natürlich vielleicht im Gegensatz zu Leuten wie jetzt in Trier oder woanders immer das Privileg hatten, direkt noch mit Leuten in Kontakt zu kommen oder die uns hier Hinweise geben konnten, was man doch mal für Texte lesen könne oder so. Was ja, wenn man niemanden kennt, dann ist es halt umso schwieriger, die Sache der Selbstaneignung. Was jetzt dieses, was auch ein wichtiger Punkt ist in dieser Zeit, um so ein bisschen die Stimmung am Fachbereich zu illustrieren, sind dann ja vielleicht auch Sachen, die jetzt nicht nur auf den Fachbereich zutreffen, sondern die generelle Umstellung vom Diplomstudiengang auf den Bachelor-Master-Studiengang. Das ist ja dahingehend wichtig, oder habe ich das hier so wahrgenommen, dass natürlich damit nochmal wirklich noch mit einer Art von Nachtreten wirklich alles, was überhaupt kritisch auch nur scheint, wirklich endgültig zu erledigen. Das heißt, dass selbst das, was als qualitative Methoden daherkommt und noch lange nicht unbedingt kritisch sein muss, eigentlich aus dem Bachelorstudiengang ja komplett, also es findet sich da nicht wieder. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, dass die Leute, die damals dabei waren und vielleicht in den 80er Jahren das Gefühl hatten, oh, sie konnten ihr Ding hier nicht durchdrücken, jetzt nochmal in einem letzten Akt der Rache und des Nachtretens auch das wirklich hier aus entfernt haben oder probiert haben, es zu entfernen. Das ist, fand ich sehr ärgerlich, und natürlich gab es von den Studierendenseiten dann oftmals im Rahmen der Fachschaftsinitiative oder aber auch darüber hinaus Versuche, da noch gegenzusteuern, sei es, dass man in diesen Prozess dieser Bachelorisierung eingreift. Da kann ich jetzt, also für aktuelle Bachelorstudierende kann ich jetzt nicht sprechen, da gibt es auch Versuche der Sache, der überhaupt zu reformieren und überhaupt im Studiengang Sachen sichtbar zu machen, die für mich immer noch ganz normal sind, sei es nur sowas wie qualitative Methoden, auch wenn das jetzt noch gar nicht direkt was mit Gesellschaftskritik oder so zu tun hat, aber selbst das, auf den Mangel stoßen, glaube ich, mehrere Studierende und wollen ihn gerne repräsentiert haben, wie sie auch andere Sachen repräsentiert haben wollen, wie Psychoanalyse oder eben auch kritische Psychologie. Dann, unsere Bemühungen an der FSI gingen halt gegen die Einführung des Studierfähigkeitstests, der tatsächlich auch nach einem Jahr wieder abgesetzt wurde, aber ich glaube kaum, dass das direkt an unserer Intervention lag. Wir können natürlich so tun, dass es an unserer Intervention lag. Ich glaube, das war einfach nur ein Geldargument. Ja, dem Zuge, wir halt x Male irgendwo bei irgendwelchen Professorien, was so diese, also kein offizielles Gremium, sondern so ein Gremium, was sich selbst geschaffen hat, wo die versammelte Professorinnenschaft vorher nochmal ausklüngelt, wie sie denn demnächst hier am Fachbereich oder ihre Machtkämpfe intern austrägt, wie sie denn demnächst, was sie durchdrücken will, was sie erscheinen will. Und wir dann natürlich auch immer aufgefordert wurden, wenn wir dabei wären, dass sie doch die radikalen Elemente zurückhalten sollen, was so viel war, wie das sind die, die halt die ewig Gestrigen, das wären die kritischen Psychologinnen unter den Studierenden, das wären dann die radikalen Elemente. Und es wäre doch illusionär, jetzt immer noch die kritische Psychologie zu pushen, wie es auch, die es doch endlich sein lassen sollen, die Besetzung der Nachfolgeprofessur von Klaus Holzkamp einzufordern. Auch wenn das dann, ich glaube, mittlerweile steht es leider an keiner Forderung mehr, aber bis vor 2 Jahren war das immer noch eine wichtige Forderung, darauf hinzuweisen. Also das große Event oder so, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig, also das für mich das große Event im Sinne von institutioneller Verankerung von kritischer Psychologie oder so eine große studentische Initiative war, als vor, ich glaube, es war schon mittlerweile 3,5 Jahren, Lehraufträge gekürzt werden sollten und dabei unter anderem der Lehrauftrag von Moritz Markert in Frage gestellt wurde oder quasi einer der ersten war, der gekürzt werden sollte und es da geschafft wurde. Zur damaligen Zeit war es irgendwie blöd, dass in der entsprechenden Kommission keine studentische Vertreter war, aber über Zufälle hat sich das ergeben, dass wir da dass wir das erfahren haben und dass sich innerhalb von einer Woche irgendwie 1000 Unterschriftenaktionen, eine breite Solidaritätskampagne gebildet hatte und zur entscheidenden Lehrplankommissionssitzung 200 hauptsächlich Studierende anwesend waren, die ihren Forderungen Nachdruck verleihen wollten, dass, wenn es auch leider nur ein Lehrauftrag ist, also eigentlich wurde natürlich nicht nur der Lehrauftrag gefordert, sondern auch eine Professur für kritische Psychologie, am Ende war es ein Erfolg, dass der Lehrauftrag erhalten wurde, die anderen Forderungen waren leider die wurden natürlich nicht ernsthaft in Erwägung gezogen und das war vermutlich auch wieder, auch wenn Teile der Anwesenden in der Lehrplankommission-Sitzung da meinten, oder es wäre doch jetzt wie früher, vielleicht war es ja auch so früher, aber es war natürlich eine schöne Sache, weil es ja weiterhin für uns die Möglichkeit gegeben hat, kritische Psychologie am Fachbereich präsent zu halten und sei es Lehrveranstaltungen zu besuchen oder Prüfungen oder Diplomarbeiten, was auch immer, damit in Diskussionszusammenhängen zu bleiben. Was ich aus dem, wenn ich sage, oder wenn klar wird, es werden halt viele Sachen, wurden halt verdrängt, war zumindest, es gab auch keine Tutorienmodelle mehr, es gibt zwar noch das in der HU, aber das war hier nicht so präsent, war, dass es mehr so Tendenzen gab, auch sich selber zu organisieren, was heißt, man hat mehr so studentisch autonome Seminare gemacht, um sich überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben, die Sachen, die man vielleicht so ein bisschen in Seminaren von Moritz und Gisela oder vielleicht auch Wolfgang Meyers oder manchmal sogar bei Rainer Seidel gehört hat, zu vertiefen. Das heißt, dass sich Leute Seminare zur Einführung oder Vertiefung der kritischen Psychologie, autonome Seminare angeboten haben, aber auch zu anderen Themen, die man, was ich, zu einer kritischen Theorie der Psychoanalyse oder zur Lektürekost und darüber hinaus von Judith Butlers Texten. Was heißt, dass die Leute das halt quasi neben ihrem regulären Studium dann noch probiert haben, die Sachen zu machen, die sie interessieren. Mit Glück konnte man das natürlich dann über die genannten Personen dann doch noch in irgendwie Semesterarbeiten, Diplomarbeiten oder Prüfungen einflechten, weil das ja dann doch auch immer irgendwie ein wichtiger Punkt ist, dass man, es ist ja auch eine Zeitfrage, wenn man haufenweise Pflichtveranstaltungen hat und nebenbei noch die Sachen machen will, die man gerne machen möchte, die einen eigentlich interessieren, ist es natürlich umso besser, wenn man das doch auch mit das Angenehme mit der Pflicht irgendwie verbinden kann. Und genau, also ich fand, für mich war das natürlich ein Highlight, irgendwie dann diese Form von selbstorganisierten Lernen mit Leuten zusammen, die Seminare zu organisieren oder in Seminare anderer Leute zu gehen, weil ich darüber halt natürlich die Möglichkeit gefunden habe, überhaupt, sonst hätte ich es halt alleine machen müssen und das wäre vermutlich überhaupt nicht so gut gegangen und so wäre es überhaupt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Texte gemeinsam zu lesen und dann zu gucken, was könnte man noch machen. Und umso mehr, wenn jetzt auch vielleicht die Frage ist, was gab es denn für inhaltliche Entwicklungen? Könnte ich einerseits fragen, was wäre denn eigentlich das Forum gewesen, wo ich denn inhaltliche Debatten mitbekomme? Es gibt natürlich das Forum Kritische Psychologie, aber das habe ich nicht so als das relevante Forum wahrgenommen. Es waren viel eher so inhaltliche Debatten innerhalb der Leute, mit denen ich so zu tun hatte, die sich um Sachen gekümmert haben oder gefragt haben, oh, das ist jetzt nicht hier präsent, da müsste man eigentlich noch was zu machen. Das waren zum einen die Frage zu den Geschlechterverhältnissen und Feminismus und deren Verhältnis zur kritischen Psychologie, wie überhaupt die Frage, was hat man jetzt mit diesem Biologismus und Evolution, mit der Biologie und der Evolution, die einem dann doch irgendwie in der kritischen Psychologie begegnet und man häufig da, oder ich viele Leute kenne und ich teilweise auch, auf Abwehrhaltung gegangen sind, weil man dachte, mit Biologie will man dann jetzt wirklich nichts zu tun haben und mit Evolution erst recht nicht. Und die Fragen stellen sich und dann dachte man, da gibt es halt noch irgendwie genug Klärungsbedarf, genauso wie es immer Klärungsbedarf gibt über eine Aktualisierung der Gesellschaftsanalysen, weil in bestimmten älteren Texten der kritischen Psychologie viele Sachen einem dann vom Duktus her doch negativ aufstießen und auch sehr so ML-lastig waren. Und das manchmal hatte ich den Eindruck, also marxismus-leninistisch, und dass viele Leute abstoßend wirkte und das halt quasi dann als Ganzes genommen wurde und damit gleich die ganze Theorie diskreditieren wollten, obwohl man, ich natürlich sagen würde, das kann man gut voneinander trennen, aber das redet sich natürlich leicht von meinem Standpunkt jetzt so daher, dass ich sage, das müsste ich natürlich argumentativ aufweisen und es wäre natürlich irgendwie von dem Standpunkt gab es den Punkt, das zu klären zu wollen. Und das waren dann die Leute halt eher alleine, dann vielleicht, es gab halt vielleicht, also dann offensichtlich nicht wie früher, diese kontinuierlichen Arbeitszusammenhänge, es gab eben ein paar Seminare oder dieses Ausbildungsprojekt Subjektwissenschaftliche Berufspraxis von Moritz, in dem Sachen zwar diskutiert worden, aber es hatte ich eher so diese kontinuierlichen Arbeitszusammenhänge sind mir so nicht bekannt. Mir sind halt bekannt, vielleicht kontinuierlich Leute zu kennen, mit denen ich regelmäßig mal in so einem autonomen Seminar war. Aber es fiel eher so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich an einem Projekt arbeite im Sinne von, ich forsche jetzt ganz viel rum, sondern es geht erstmal um die Art von Aneignung, um mir Sachen klarzumachen, Fragen zu stellen, aber es war in dem Maße ja auch keine Weiterentwicklung der kritischen Psychologie. Und die letzte Minute, wichtiger Punkt, war dann, dass sich natürlich Leute gedachten, wir müssen uns irgendwie vernetzen oder was passiert eigentlich immer mit den Leuten, die kritische Psychologie irgendwie studiert haben, wenn sie ihr Studium abbrechen, also wo gehen die verloren? Das war dann unter anderem ein Versuch, jetzt die Assoziation Kritische Psychologie zu gründen, um mit Leuten, die halt doch auch irgendwie der kritischen Psychologie eng verbunden sind, aber irgendwie im Arbeitsleben sind, mit denen in den Kontakt zu kommen und Arbeitszusagen herzustellen, unabhängig davon, dass es natürlich für arbeitserwerbsfähige Leute oftmals sehr schwierig ist, auch Zeit dafür zu finden, aber doch auch da scheinbar viel Interesse dran bestand. Und es ist ja diese Gründung dieser Assoziation, die auch eine Abendveranstaltungsreihe organisiert hat, wo auch die Versuche unternommen werden, überhaupt die kritische Psychologie anders anzubinden, das heißt mit sogenannten befreundeten kritischen Wissenschaften in Kontakt zu bringen, also die Frage, was gibt es denn noch für institutionelle Verankerungspunkte, weil meine Erfahrung ja immer ist, oder häufiger ist, dass Leute, die sich als links verstehen und an Psychologie denken, doch allzu häufig nicht an kritische Psychologie denken, sondern die denken an kritische Theorie und Psychoanalyse, und das ist ja ziemlich ein wichtiger Punkt, wieso die Leute halt immer zuerst an kritische Theorie und Psychoanalyse denken und obwohl ja das Naheliegende wäre, irgendwie mit der kritischen Psychologie irgendwas zu machen, oder sie denken an bestimmte unter dem Poststrukturalismus-Label gefasste Sachen. Genau, deswegen, genau, und im Zuge dieser Assoziation hat es ja schon was bewirkt, weil es hat ja auch diese Ferienuni haben wesentliche Teile der Leute, die sich da so zusammengeschlossen haben, und auch Leute, die eben gar nicht mehr Studierende sind, sondern schon längst raus sind, die Möglichkeit gegeben, überhaupt gemeinsam wieder in den Austauschprozess zu geben und das, was jetzt hier ab heute stattfindet, zu ermöglichen. Gut, die Minute ist um. Ja, danke schön. Danke euch allen. Wir hatten uns jetzt überlegt, dass wir euch die Möglichkeit und die Zeit einräumen, doch selber zu fragen, was ihr habt jetzt sozusagen aus den 4 Jahrzehnten ein bisschen gehört. Was wollt ihr noch wissen? Wo wollt ihr anknüpfen? Was sind auch Punkte, die ihr diskutieren wollt, die ihr vielleicht aus eigenen Erfahrungen anders erlebt habt? Wo ihr doch noch mal was einbringen oder auch korrigieren möchtet. Hier gibt es 2 Saalmikrofone. Ich bräuchte noch 2 Personen, die gerne rumreichen. Ich kann das auch von unten hier anfangen. Wer möchte, würde. Gibt es denn schon Meldungen? Sonst machen wir auch hier vorne noch eine Runde. Klar. Genau, ihr könnt ja weiter überlegen. Es gibt keinen Zwang, nur die Möglichkeit. Okay. Meine Güte. Okay. Ich fand das jetzt sehr spannend, was ihr erzählt habt. Das war jetzt ja sozusagen der historische Rückblick. Und meine Frage würde vielleicht eher in die Zukunft gehen, was ihr 4 vielleicht ganz kurz sagen könntet, wie es weitergeht oder wie es weitergehen könnte mit der kritischen Psychologie, weil es war ja auch so ein bisschen mal vom Verfall oder so die Rede. Und mich würde, sage ich mal, die Zukunftsperspektive interessieren, die ich glaube, die kritische Psychologie auf jeden Fall haben kann oder auch haben sollte. Ja, ich würde mal sagen, das ist eine Frage an euch alle. Kurze Statements dazu. Wer möchte anfangen? Wo ist du? Ja? Wenn man sich die Frage stellt, dann muss man, glaube ich, einmal sagen, dass, wenn ich das richtig sehe, keins der Probleme, aus denen heraus die kritische Psychologie entstanden ist, sowohl gesellschaftlich als auch wissenschaftlich, keins dieser Probleme ist gelöst. Sodass also von daher, glaube ich, die Frage eines kritischen Denkens in der Psychologie unabdingbar ist. Ich will noch sozusagen anschließen, was Christian sagte, warum ist spontan eher sozusagen eine Orientierung an kritischer Theorie, für die die Psychologie gleich Psychoanalyse war. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Psychoanalyse sich mit der Art und Weise, wie sie über Psychisches spricht und was sie auch mit der Art und Weise, wie sie psychische Heilung verspricht, eher sozusagen anknüpfbar ist, als dass bei einer kritischen Psychologie, die sagt, dass sie keine Theorie ist, die die Widersprüche harmonisieren will, sondern die Theorie der Widersprüche selber ist, und zwar auf psychologischer Ebene, und die eben wenig in die Richtung geht, dass man sagt, dass man auf irgendeine Weise, ohne psychische Kosten dafür zu bezahlen, in dieser Gesellschaft wunderbar existieren kann. Vielleicht von Ausnahmen abgesehen. Das ist das, was, glaube ich, dieses Problem, was sind die Widersprüche? Das setzt aber natürlich voraus, dass man, wenn man psychologisch arbeitet, sozusagen sich auch vor diesen Problemen und Widersprüchen sieht. Was jetzt neu ist, ist, dass der Umstand, dass die also dass diese Art des Denkens eine Zeit lang in Universitäten hat Fuß fassen können, insbesondere in Berlin, vorbei ist. Und mir scheint es so zu sein, dass derzeit es erforderlich ist, dass so ähnlich wie auch die Psychoanalyse, die ja auch nicht in Universitäten verankert war und trotzdem sozusagen eine große Verbreitung gefunden hat, dass man Formen finden muss, wie man auch außerakademisch diese Probleme, die es sozusagen psychologisch gibt, auf eine Weise verfolgen kann und auch in gewisser Weise popularisieren kann, dass diese Überlegungen, von denen ich nach wie vor glaube, dass sie richtig sind, eine Rolle spielen können. Also wenn ich beispielsweise denke, dass es im Augenblick eben diese, das wird ja Gegenstand des Tages morgen sein, diese Verschiebung des psychologischen Denkens in Richtung auf eine Biologisierung gibt, wo man sagen kann, dass man das Gefühl hat, dass das Utopische mittlerweile in die Biologie reingeht, dass man also sozusagen die Biologie oder das Biologische am Menschen so verändert, dass er auf alle Verhältnisse passt, statt sozusagen Verhältnisse zu schaffen, in denen Menschen einigermaßen vernünftig leben können, indem die gesellschaftlichen Widersprüche auf eine neue Weise ideologisch naturalisiert werden können. Da ist, glaube ich, schon wesentlich, dass man sozusagen auch aus der Perspektive der kritischen Psychologie mit ihrem Verhältnis von Natur und Gesellschaft einiges dazu beitragen kann und sehen muss, dass man in diese Debatten reinkommen kann, die auch die Praxis bestimmen. Also beispielsweise meine Nachbarin Vanessa Lux wird ja, ich vermute mal im Frühjahr, ein epochenmachendes Werk zu veröffentlichen, und dann kann man auf eine neue Ebene, auf eine neue Weise darüber diskutieren. Gibt es dann auch am Büchertisch. Gibt es dann auch bei der nächsten Ferienuni kritische Psychologie, die dann früher stattfindet, zum Sonderpreis am Büchertisch. Ja, genau. Aber dass diese, also viele der Fragen, die psychologisch relevant sind, nach wie vor eine Rolle spielen, dass ich glaube, dass es viele Leute gibt, die in der psychologischen Praxis auch Theorie sind, die einen Widerspruch zwischen dem, was sie eigentlich wollen und dem, was sie können, merken. Und dass die Psychologie, die kritische Psychologie, jedwede kritische Psychologie, sich daran erweisen muss, dass sie in der Lage ist, diese Differenz zwischen emanzipatorischem Impetus und Realwidersprüchen auf eine Weise aufzulösen, dass man dadurch schlauer wird und auch praktisch Sachen verändern kann. Und dass da die Perspektiven liegen und dass es schwieriger ist, als wir noch sozusagen stärker an der Uni vertreten waren. Aber es muss darauf hinauslaufen, zumindest in der nächsten Zeit, erstmal. Es kann ja sein, dass eine neue Studentenbewegung kommt, aber erstmal im außerakademischen Bereich das zu organisieren. Und das scheint mir wichtig, und das ist ja auch einer der Intentionen dieser Ferienuni, dass man dazu Anlässe findet, so eine Sachen diskutieren zu können. Und das zentrale Problem scheint mir zu sein, wie kann man es hinkriegen, dass man so eine Sachen dann wirklich gemeinsam diskutieren kann oder vorantreiben kann, auch auf einem Niveau, das der traditionellen Psychologie Paroli bieten kann. Ja, danke. Christina, du wolltest noch? Ja, Christina. Ich wollte es gern, ich glaube, ergänzen wäre das Wort. Ich glaube, dass die Relevanz der kritischen Psychologie oder die Zukunft der kritischen Psychologie an der Relevanz hängt, die sie für die aktuellen Probleme von der Subjektivität im aktuellen Kapitalismus, in der Krise und so weiter entwickeln kann. Das bedeutet aber auch, dass sie nicht nur eine Verbindung zu anderen kritischen Wissenschaften suchen muss, sondern sagen auch immer wieder und weiter den Schritt aus der Psychologie und der Uni hinaus in sagen, Bewegung und soziale Bewegungen zu finden. Im Dialog, also ganz kurz, der Satz, eins nach dem anderen. Also raus aus der Uni und in Verbindung treten mit sozialen Bewegungen, weil ich glaube, dass das insgesamt für kritische Wissenschaften so ist, dass sie nur in Auseinandersetzung und Dialog mit sozialen Bewegungen existieren kann, weil sie sich sonst sozusagen sowohl von ihrer gesellschaftlichen Relevanz abschneidet, als auch von der Bewegung, der Widersprüche, aus denen heraus sie ihre Erkenntnisse ziehen kann. Und das, glaube ich, ist schon ein zentraler Punkt, der sich in der nächsten Zeit sozusagen entscheiden muss. Wollen wir eine Psychologie sein, die sozusagen eine Art von Nischenhobby ist, für Leute, die so ein bisschen Denksport machen, sich durch diese schweren Texte durcharbeiten, oder schaffen wir es sozusagen darüber hinaus, ich will das gar nicht kleinreden, das hat mir sehr geholfen, das zu machen, aber sozusagen darüber hinaus die Verbindung zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu finden, die im Moment stattfinden. Und das, glaube ich, muss man immer wieder neu einholen, muss sich immer wieder über den Zustand der Gesellschaft, aber auch der ganz konkreten Kräfteverhältnisse der Kämpfe und ihrer Widersprüche sozusagen auf den Stand bringen. Und das, glaube ich, steht an. Ist das eine Frage oder? Ja? Dann wärst du dran, sonst. Ja, bitte. Ich schreibe dich auf. Vielleicht doch nur als Ergänzung, vielleicht als auch für ein zukünftiges Projekt im Rahmen der kritischen Psychologie. Vielleicht geht es darum, diese vielen verborgenen Schätze, die in dieser doch reichen Theorie immer noch verborgen sind, zum Teil zu bergen und sie, sagen wir mal, anschlussfähig zu machen an aktuelle Gesellschaftstheorien, die, sagen wir mal, sonst zirkulieren. Und Moritz hat das ja angesprochen, das war vielleicht ein Problem, das ein bisschen versäumt wurde, die Schnittstellen zu kritischer Theorie, sei es Bourdieu, sei es Foucault, seien es andere Theoretiker, Soziologen, Philosophen, nutzbar zu machen und aufzuweisen, wie die kritische Psychologie, wie aktuell eigentlich die Fragestellungen und auch die Ansätze der kritischen Psychologie für auch diese andere Wissenschaften sein können. Und vielleicht wäre das auch noch so mal ein zukünftiges Projekt, das stärker die Schätze, die Kostbarkeiten der kritischen Psychologie aktualisiert und sie auf gegenwärtige Gesellschafts- und Sozialtheorie bezieht. Da ganz hinten, ich hätte auch noch eine... Und Melinda? Genau. Ist an? Hallo. Ja, ich muss sagen, ich finde es immer total interessanter, aus der Geschichte zu hören, wie eben die kritische Psychologie sich entwickelt hat. Und ich fand total interessant den Aspekt, den Moritz gemacht hat, der Überdetermination der Diskussion, eben über Psychologie, zerschlagt die Psychologie oder nicht und so weiter mit bestimmten politischen Standpunkten. Und das ist so ein Punkt, den ich mich immer viel gefragt habe, und vielleicht fällt ja auf dem Podium dazu Leuten was ein. Weil eben so das Ding, die kritische Psychologie halte ich ja, forsche selbst in dem Bereich und so weiter und finde die sehr brauchbar von einem marxistischen Standpunkt. Gleichzeitig konnte ich immer die Verbindung zur eben nach Moskau oder nach Ost-Berlin sogar so gar nicht nachvollziehen, weil ich dieses immer eher unappetitlich fand, was in den Ländern passiert ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwie muss es doch da auch eine Verbindung geben. Und wenn diese Debatten so überdeterminiert waren politisch und es eben das Moskau-Lager gab und so weiter, was hat das für Auswirkungen gehabt auf die Entwicklung der kritischen Psychologie? Was für Debatten haben da stattgefunden? Was für Kritik gab es innerhalb der kritischen Psychologie auch an Moskau oder ja, dem vielleicht das, was Christian ML genannt hat, irgendwie. Okay. Also ich glaube, dass diese Auseinandersetzung dann weniger direkt sozusagen die Fragen von Wissenschaft betraf, sondern die Verhaltensweisen von Wissenschaftlern. Also es war beispielsweise schon mal so, dass wir sozusagen mit dem, was an Psychologie in der DDR gemacht wurde, vergleichsweise wenig Anknüpfungspunkte hatten und es auch sehr schwierig war, sozusagen da mit denen drüber in die Diskussion zu kommen. Es gab, glaube ich, einen Punkt, der sehr stark da reingewirkt hat, den man sich in seiner Bedeutung heute, glaube ich, kaum noch irgendwo so klar macht. Das ist die Frage der Berufsverbote, die sozusagen dazu führte, dass auch von daher, also von staatlicher Seite und sehr repressiv, wissenschaftliche Kritik sofort mit bestimmten politischen Haltungen auf eine Weise verbunden wurde, dass man also im Grunde keine Chance mehr hatte, auf irgendeine Weise sozusagen öffentlichen Dienst und, oder an die Hochschulen zu kommen. Und dann war auf einmal die Frage, na gut, also wie stehen Sie denn jetzt zur DDR? Und wenn man jetzt also irgendwie sich, wenn man nicht bereit war, sich von der DDR jetzt in Gänze und total zu distanzieren, dass man dann also im Grunde schon von vornherein Moskowiter war und dann also entsprechend behandelt wurde. Oder es gab zum Beispiel Sachen, von denen ich finde, dass ich das heute, glaube ich, anders sehen würde, dass man etwa die Auseinandersetzung um die Instrumentalisierung der Psychiatrie in der Sowjetunion versucht hat, möglicherweise in gewisser Weise wegzudrängen. Eigentlich nicht, weil man das gut fand, sondern weil man nicht in den allgemeinen antikommunistischen Chor mit einstimmen wollte, sondern versucht hat, sich da rauszuhalten. Also diese Art von Eiertänzen, dass man mit einer bestimmten Art von Kritik, die man wissenschaftlich hat, gleichzeitig die aber in gewisser Weise zurückhält, weil man nicht mit anderen Leuten quasi wieder in ein Boot gesetzt werden will, von dem man sich politisch distanziert. Das war eine der Schwierigkeiten, die ich sehe und wo ich denke, dass man da auf eine andere Weise hätte diskutieren müssen. Das betrifft übrigens auch die Frage, die Christina eben angesprochen hat, sozusagen die Verbindung von sozusagen Wissenschaft und sozialen Bewegungen. Bin ich sehr für. Aber Wissenschaft muss auch die Möglichkeit haben, soziale Bewegungen kritisieren zu können. Das heißt also, das ist eine der Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich keine Lust habe, mit irgendwelchen politischen Anforderungen quasi willfährig die sozusagen wissenschaftliche Begründung zu liefern, sondern dass wissenschaftliches Denken auch heißt, dass man politisch, also Freunde, mit denen man politisch zu tun hat, also kritisiert. Also bestimmte Fragen, wie jetzt meinetwegen sozusagen die Art und Weise, wie bestimmte Auswirkungen dieses Systems auf Subjektivität diskutiert werden, finde ich grottenfalsch. Und das würde ich dann in diesen politischen Zusammenhängen auch diskutieren. Und das muss man tun. Also das heißt, wie kriegt man das hin, dass man sozusagen wissenschaftlich denkt, politisch aktiv ist, wissenschaftliches Denken mit politischen Bewegungen verbindet, aber gleichzeitig die eigene Kritikfähigkeit als Wissenschaftler nicht verliert. Das ist eine der Fragen und ich glaube, einer der großen Fehler, die wir gemacht haben, dass wir das vorübergehend getan haben. Und das sind solche Fragen der Überdeterminierung und davon habe ich persönlich ausgesprochen Schnauze voll. Da, oder gibt es noch andere Anmerkungen dazu erstmal? Sonst, wir diskutieren ja eh hier weiter. Möchtest du mit deiner Frage weitermachen und dann wird sich das noch... Okay. Ja, ich heiße René, ich studiere Psychologie im 9. Semester auf Diplom in Osnabrück und ich bin auch hier mit einer Frage, die ich gerne mit allen hier erörtern würde im Laufe der Ferienuni, das muss jetzt nicht diesen Abend passieren. Und zwar frage ich mich eben auch, wie kann sich kritische Wissenschaft und kritische Lehre reproduzieren? Und bin sehr frustriert gegenüber dem laufenden Unibetrieb bei mir zu Hause und was ich auch woanders womit kriege, das halte ich nicht für kritisch, was da läuft und frage mich jetzt, was wir tun können und auch was ich tun kann als Student. Ich bin in einer relativ luxuriösen Position als Diplomstudent, das sind die meisten nicht mehr, die meisten haben einen immensen Druck, überhaupt ihr ordentliches Studium meistern zu können. Also ich weiß nicht genau, was diese Assoziation kritische Psychologie ist. Wenn die bundesweit sich vernetzen würde, fände ich das ganz toll. Vielleicht kann man dann auch Veranstaltungen an kleinere Orte holen, die nicht so viel kritische Subkultur haben, wie zum Beispiel eine Provinzstadt. Ich habe mich gefragt, ob man vielleicht ein Symposium organisieren könnte oder überhaupt verschiedene Symposien an unterschiedlichen Orten, wo Menschen ihre Forschungsarbeiten vorstellen, die kritischen Inhalt haben, die auch Widerstand thematisieren, also aus der Perspektive der Wissenschaften. Vielleicht könnte man auch sowas machen wie einen Orchideentag, weil ich glaube, die kritische Psychologie kann man als Orchidee mittlerweile bezeichnen, wie andere Wissenschaften, zum Beispiel Kulturpsychologie oder auch außerhalb des psychologischen Bereichs, die meiner Wahrnehmung nach zum großen Teil weggeschnitten werden. Also es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Ich glaube zum Beispiel, dass Gender Studies gut wegkommt, gerade bei der Restrukturierung des Hochschulbereichs. Aber ich glaube, dass viele solche kleinen Fächer mit ihren speziellen Fragestellungen untergehen und von einem Mainstream erdrückt werden, der auch nichts davon weiß, dass es diese Fächer gibt. also meine Professoren, ich will denen gar nichts vorwerfen, dass sie das nicht wissen, das ist also Teil ihrer Sozialisation und die können mir von nichts was erzählen, wenn sie davon nicht wissen, also auch wenn ich das von denen erwarte, dass sie mir sowas erzählen. Und ich habe mich gefragt, ob man nicht vielleicht sowas organisieren könnte, wo man eben so Orchideenfächer vorstellt oder ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, um allein auch Studierenden zu zeigen, was es überhaupt gibt. Ja, also solche Ideen wollte ich in den Raum werfen. Ich wäre gespannt über weitere Impulse oder einen Dialog darüber. Auch aus studentischer Perspektive, wenn wir schon nicht die Macht darüber haben, Lehrstühle zu besetzen, das ist ja meiner Perspektive nach oder Deutung nach ein Rückzugskampf, den wir jetzt in dieser Dekade und in den Dekaden davor auch schon führen. Wenn wir keine Lehrstühle besetzen können, können wir die Landschaft anders prägen. Und ich finde eben diese Ferienuni wunderbar. Ich hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass sowas noch kommt. Ich freue mich sehr darüber. Und vielleicht kann man auch aus studentischer Initiative heraus andere solche Projekte auch anderswo in Deutschland oder auch Österreich starten. Ja, super, danke. Hier gibt es schon auch eine spontane Wortmeldung dazu, noch als Ergänzung, oder? Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde das super. Ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, was, glaube ich, noch gar nicht gefallen ist, es gibt so eine Gesellschaft, subjektwissenschaftliche Forschung und Praxis, heißt es, Kurzfassung, Verein für kritische Psychologie. Ja, in den 90ern waren wir ein bisschen umständlich mit dem Namen. Da sind wir unter anderem im Vorstand. Und wir versuchen zum Teil in Berlin ja solche Veranstaltungen zu machen, die sowas bieten sollen. Und ich fände das total sinnvoll, auch in Kooperation mit den anderen Initiativen, sozusagen also so ein Programm aufzustellen zum Beispiel und anzubieten, sozusagen dann das mal dort zu halten und dort zu halten und dort zu halten. Persönlich würde ich ja immer dafür sein, von den Formulierungen aus ein bisschen frecher zu werden. Also ich will gar nicht sagen, dass wir Orchideen sind. Ich glaube, der Name der Grundlegung der Psychologie ist Holzkamp vom Verlag aufgedrückt worden, aber ich finde, sozusagen diese Frechheit kann man sich schon so ein bisschen nehmen, also dass es Grundlegung der Psychologie heißt und nicht Geschichte der Psychologie, oder? Aber sozusagen die Frechheit nicht nur wegen des Auftretens, sondern auch um zu sagen, darin werden Grundfragen und Grundprobleme der Psychologie zur Diskussion gestellt, die nicht gelöst sind, in der Form, wie man Orchideenfach neben Orchideenfach stellt oder sozusagen mal so ein bisschen Sonderinteressen innerhalb der Fächer anspricht. Das fände ich sozusagen total wichtig und ich glaube auch, dass auch die Ferienuni das zeigt, dass es dafür einen Bedarf und ein Interesse gibt, aber ich glaube auch, dass es insgesamt, sagen, ich habe das ja versucht schon ein bisschen zu skizzieren, ich glaube, dass in der gesellschaftlichen Situation im Moment der Nährboden sozusagen gar nicht so schlecht ist dafür, dass Leute sich zunehmend für solche Fragen und diese Richtung der Antwort interessieren würden und dass insofern solche Veranstaltungen zu organisieren auch immer heißt, sind die Kräfteverhältnisse vor Ort, in der Uni und in der Kleinstadt ist es sowieso immer leichter als in Berlin, so ein bisschen zu verschieben, weil dann weiß man nie, was als nächstes passiert, wenn die nächste Stelle zu besetzen ist. Hier vorne gleich. Test. Nee, ich habe eine Frage allgemein an die kritische Psychologie, weil kritische Psychologie bedeutet ja eigentlich, dass man die Psychologie kritisiert und das bezieht sich ja auch zum Teil auf die Biologie, auf diesen Reizreaktionsmechanismus, der ja auch kritisiert wird. Und das eine ist erstmal, die kritische Psychologie geht ja auch davon aus, dass man von der Subjektivität aus und theoretisch könnte es ja auch sein, dass diese Reizreaktion ein Teil dieser Subjektivität ist. Man weiß es nicht, aber ja, das stimmt, das ist ja auch ein Kritikpunkt von der kritischen Psychologie. Das andere, was mir eigentlich wichtiger ist, ist eigentlich allgemein jetzt das, was ich beobachte an der Psychologie ist. Es wird allgemein auch in der Psychologie und in der Soziologie ein riesengroßer Aspekt von zwischenmenschlicher Beziehung einfach außen vor gelassen. Und weil er wahrscheinlich nicht verstanden wird oder was auch immer. Und man weiß es eigentlich, wenn man, also normalerweise weiß man es halt. Und ich kann es auch direkt machen, man könnte es quantenphysikalisch irgendwie erklären, zum Beispiel Kommunikationsmuster über Augenbewegung oder so. Es ist was ganz Typisches halt. Und es gibt, es wird einfach ganz außen vor gelassen in der gesamten Psychologie. Und es könnte gut möglich sein, dass auch gewisse Kommunikationsstrukturen in der Psychologie, würden die integriert werden, würde es vielleicht eine ganz andere Strömung ergeben können in der Psychologie und vielleicht andere Strukturen zeigen können, die noch nicht so gezeigt worden sind. Also vielleicht, das gehört ja eigentlich auch zur Subjektivität von der kritischen Psychologie auch. Theoretisch könnte man es ja auch da integrieren, weil es ja auch die Subjektivität ist. Ja. Also sagen wir, mit dem Reizreaktion, das kann man eigentlich wissen. Das ist sozusagen im Rahmen der Historizität des Psychischen ein unspezifisches Moment auch menschlicher sozusagen Welt- und Selbstbegegnung ist und dass man das reinterpretieren kann. Dass also sozusagen das, was man als Reizreaktionsverhältnisse sieht, sozusagen aus der Sicht der kritischen Psychologie Reaktionsformen, wenn man so nennen will, unter extremen Prämissenreduktionen ist. Und ich würde auch sagen, dass was also bestimmte Art von automatisierten Augenbewegungen angeht, das würde sozusagen aus unserer Sicht heißen, dass man bestimmte unspezifische Momente sozusagen menschlicher Subjektivität analysieren muss. Und ich glaube, dass sozusagen für uns ohnehin noch ein relativ weites Feld darin liegt, dass man bestimmte Aspekte und Momente dessen, was psychologisch erforscht worden ist, sozusagen unter einem Moment von Reinterpretation analysiert. Insofern denke ich, sind das Punkte, die man machen kann. Es muss immer nur jemand sein, der sich dann ernsthaft damit auseinandersetzt und sich mit solche Sachen versucht zu klären und das zu machen. Und da gibt es viele Punkte. Also die Psychologie hat sich ja auch weiterentwickelt und wir haben nicht alles, was da passiert ist, verfolgen können. Und ich bin immer froh, wenn irgendwelche Studierenden kommen, die sich für so eine Sache interessieren und dann anfangen, darüber Arbeiten zu schreiben, weil das eine der Formen ist, in denen sich das, was wir wissen, weiterentwickeln kann. Es müssen aber Leute geben, die das tun. Das kann man hier irgendwie verorten oder sonst wie. Nur noch einen Punkt, wenn ich gerade dran bin, mit diesen Orchideen, mit diesem Begriff, also Orchideen sind ja Folgendes. Die sehen wunderschön aus, die sind ausgesprochen toll, erfreuen die Menschen, man muss die nur einmal die Woche gießen und dann blühen die über Jahre. Ja, und wenn man mal so ein Verhältnis zu Orchideen gewinnt, dann kann man vielleicht auch unter Umständen sagen, dann kann man sich ruhig mal so nennen, aber dass man dann so eine Verbindung herstellt, wobei ich auch sagen muss, wir machen sowas ja häufiger. Es setzt aber immer voraus, dass es, meinetwegen an den, was heißt Oldenburg oder wo? Osnabrück, dass da jemand ist, der es ein bisschen in Gang setzt. Wenn das passiert, wenn man da Sachen hinkriegt, und das kommt immer wieder vor, dass dann Veranstaltungen da sind, dass man da zu mehreren hinfährt oder alleine hinfährt, Vorträge hält, Auseinandersetzungen. In Trier zum Beispiel waren auch zwei Vorträge, dann haben die da angefangen, selbstorganisierte Seminare zu machen und. In anderen Städten gibt es das auch. Also insofern ist das eine hervorragende Idee. Und man muss das nur machen. Es muss immer jemand geben, der vor Ort dann da ist und das realisiert. Und dann kann man natürlich auch wieder sagen, im Grunde sind nicht ja keine Orchideen, sondern ist viel wichtiger. Aber man kann ja mit so einem Begriff dann irgendwie vielleicht manchmal ein bisschen spielen. Aber ich finde das schon, finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass es viel öfter passiert, dass man solche Sachen macht. Noch einen Satz, der Umstand mit der Website Kritische Psychologie geht ja auch sozusagen erstmal von der ganzen Finanzierung und Struktur zurück auf diese Gesellschaft für subjektwissenschaftliche Forschung und Praxis, die einfach auch die Grundlage dafür ist, dass das Material sozusagen existieren kann, wo auch viele Vorbereitungen gelaufen sind. Aber da muss man mal sagen, dass eine sehr große Rolle dabei Stefan Mehretz gespielt hat, der zu einer Zeit, als ich dachte, Internet interessiert mich an absoluten Scheißdreck, da schon also irgendwie wesentliche Grundsteine gelegt hat, dass überhaupt dieser Name reserviert war und all solche Sachen und dass es überhaupt so existiert, wie das jetzt ist. Das sind ja Möglichkeiten, das zu machen. Man kann das auch interdisziplinär vernetzen, aber ich finde, dass ein unglaubliches Gewicht darin liegt, dass es in den einzelnen Städten, Universitäten diese Initiativen gibt, die unter Umständen von einzelnen Leuten ausgehen. Anders funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht von außen. Ja, du wolltest was fragen. Ja, da wollte ich eigentlich nur noch eine Anmerkung machen zu den Reproduktionsbedingungen in den Provinzstädten. Also im Grunde ist das auch schon beantwortet jetzt mit der Markerz-Anmerkung. Also ich kann zumindest aus Heidelberg berichten, dass es ja doch einige Leute immer gibt, die sehr unzufrieden sind und die ein Unbehagen empfinden mit den Dingen, wie sie da laufen, aber sozusagen die Lehre sowas von brach ist mittlerweile, also dass den Leuten nicht mal mehr kritische Psychologie nicht mal mehr ein Begriff ist. Das heißt, das sind Leute, die eigentlich sozusagen prädestiniert wären, auf so eine Art der Theorie sozusagen zu stoßen, aber kommen irgendwie nicht drauf. Und es bleibt dann sozusagen ein diffuses Unbehagen und verpufft dann irgendwo hin. Und das ist sehr schade und das ist, denke ich, auch ein Punkt, an dem man auf jeden Fall ansetzen könnte, in irgendeiner Form sozusagen das abzuschöpfen, dieses Unbehagen. Und da weiß ich aber selber nicht genau, wie das gelingen kann. Also wenn man was organisiert zum Beispiel, ich kann von einem Seminar berichten, das organisiert wurde, kommen 5 Leute dann, weil einfach, es sagt niemand mehr was, was kritische Psychologie ist. Das war in diesem Jahr sogar. Und da wäre es vielleicht irgendwie gut oder vielleicht wäre es irgendwie eine Möglichkeit oder man müsste diskutieren, wie das möglich ist, dass man die kritische Psychologie dort wieder zumindest begrifflich verankert, dass die Leute wieder irgendwas damit anfangen können. Also es gibt ja eine Veranstaltung, wo es auch um Erfahrungen gibt, die andere gehen soll, die andere damit gemacht haben hier, ne? Ja. Genau, ich wollte nur sagen, dass was jetzt hier die Ferienuni ist, ist ja gewissermaßen so ein bisschen der Versuch, aber natürlich setzt das voraus, dass wenn Leute Ferienuni kritische Psychologie hören, sich irgendwie angesprochen sehen, was weiß ich auch nicht, wann eine Person sich davon an, also was es ist, was einen anspricht. Das Wort Kritik soll vermutlich, würde ich mal vermuten, Leute damit in Verbindung sind, oh, ich habe zumindest eine, wie man sagen will, ein Unbehagen mit der Gesellschaft und sehe mich irgendwie links verortet oder so. Das ist vermutlich eher so das, was Leute vielleicht am ehesten mit kritischen Wissenschaften, deswegen auch mit kritischer Psychologie assoziieren. Und jetzt nochmal kurz auf die Frage mit der Assoziation zurück. Die Person aus Osnabrück hatte ja gefragt, was diese Assoziation ist. Im Endeffekt ist es auch nur soll überhaupt nicht in Konkurrenz stehen zu der erwähnten GSFP, sondern es war halt so ein Versuch von Studierenden, ach, wir können ja gucken, ob wir da einen Arbeitszusammenhang bilden. Das ist natürlich auch immer schwierig, weil jetzt zum Beispiel Leute zwar inhaltlich für sich arbeiten, aber dann häufig dann doch wieder alleine und jetzt ja dann für die Ferienuni ziemlich viel Kapazitäten einfach draufgekommen ist, dass halt die Bezugnahme aufeinander doch viel mehr über die Organisation einer Veranstaltung ging, als dass man, dass die Leute halt sagen, wir arbeiten jetzt monatelang gemeinsam an einem Projekt und also inhaltlich an dem Projekt. Natürlich war es auch eine inhaltliche Arbeit, aber sehr viel Zeit ging ja auch für die Formalen ja drauf. Und die Idee war ja schon irgendwie, aber das ist natürlich immer, ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, das so weit bekannt zu machen, dass sich in anderen Städten auch Gruppen gründen. Aber es muss ja jetzt kein unbedingt so, dass sich überall Basisgruppen gründen, die sich dann zum großen kritischen Psychologieverband zusammenschließen. Das wäre natürlich nett. Aber das ist ja jetzt gar nicht gefordert, dass sich da so eine Kaderstruktur oder irgendeine Riesenorganisationsstruktur heraus ergibt, sondern natürlich irgendwie die Frage stellt sich, wie kann man das bekannt machen? Und mittlerweile ein Medium, das Internet, ob das jetzt klappt oder nicht, ist ja auch deine offene Frage, wie sich überhaupt so viele Leute angemeldet haben für diese Ferienuni, wie das geklappt hat, weil wir natürlich auch in bestimmte Städte hin, wir waren ja darauf angewiesen, dass Leute aus bestimmten Städten Plakate anfordern. Das heißt, sie müssen irgendwie darauf gekommen sein, dass sie die Plakate kommen und dann ist noch gar nicht, weiß ich gar nicht, ob die Leute, die sich angemeldet haben wegen der Plakate oder ob es dann doch über Internet oder wenn man Leute irgendwie Psychologie und kritisch irgendwie zusammen googeln, was, auf was man ja kommen kann, wenn man denkt, mich nervt mein Studium an, Kritik der Psychologie, da kommen wir jetzt vielleicht schnell mal drauf auf kritische Psychologie. Also so richtig, der Punkt mit der Assoziation, die liegt ja jetzt gewissermaßen dahingehend gerade brach, dass, also sie nee, liegt nicht brach, sondern das, was sie gerade macht, ist die Ferienuni zu organisieren, gemeinsam mit Leuten, die halt nicht in der Assoziation sind, aber die Hoffnung war halt auch, sich zu vernetzen über andere Städte hinweg. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, finde ich, bei der kritischen Psychologie, beziehungsweise es ist kein Problem inhaltlich der kritischen Psychologie, dass sie natürlich so Berlin-zentriert ist, was natürlich daran liegt, dass sie einfach in Berlin entstanden ist und hier eine feste Verankerung an der Universität hat. Und dass natürlich in Berlin die Bedingungen dahingehend einfacher ist, dass man hier viel mehr, wenn man in diesem Feld von Psychologie und sozialer Sache oder auch an der Wissenschaften zu tun hat, irgendwie mit der kritischen Psychologie schneller in Berührung kommt, weil woanders, im Gegensatz in anderen Städten, da läuft mir nicht eine Person gegenüber, die mir sei es nur so eine mythische Verklärung der Zeit am PI erzählt, das würde ja schon mal, das kann ja zumindest ein Appetizer sein, aber das ist ja dann noch viel seltener in anderen Städten. Genau, und das war ja auch die Frage, wie weit können halt Leute dann nach Berlin rufen, laden, es werden dann immer Leute aus Berlin eingeladen, natürlich sind das auch immer, sind es ja gar nicht so viele, weil es liegt ja an Kapazitäten, ob die Leute Zeit haben, den Themen, die sie bereden oder viele Leute, weiß man gar nicht, dass sie spannende Sachen erzählen, weil sie jetzt ja nicht so stark in so einem, das nicht gewohnt sind, also Vorträge zu halten. Es gibt ja genug Leute, die werden überhaupt nirgendwohin eingeladen, aber die machen trotzdem spannende Sachen, aber sie sind natürlich nicht in dem Maße bekannt und so wird es bestimmt auch laufend spannende Leute in anderen Städten oder so geben und das ist natürlich die Frage, wie man die halt in Verbindung setzen kann und das ist so ein bisschen die alte Was-tun-Frage, die wir heute schon am ersten Tag beantworten wollen. Natürlich gehe ich kaum davon aus, dass wir sie beantworten können, aber die Frage ist ja dann durchaus mehr als berechtigt, zu gucken, wie das klappt. Ja, vielen Dank. Das war auch so ein bisschen die Idee, ja, heute mit sowas auch einzusteigen, damit wir die Woche Zeit haben, solche Fragen weiter zu diskutieren. Nochmal der Hinweis, der so ein bisschen am Rande kam, es soll ja auch ein zumindest definitiv aktuelle Veranstaltungen dazu geben, wo es um Erfahrungen geht in so studentischen Zusammenhängen und Arbeitsprojekten. Ich würde jetzt noch die letzte Frage dran nehmen und dann wollten wir so eine Abschlussrunde auf dem Podium machen. Wir haben noch eine lange Woche vor uns und noch viele Diskussionen vor uns und dass wir hier auch nicht zu spät rauskommen. Ging mir auch um die Zukunft. Ich hatte so ein Unbehagen mit der Überdeterminierung, nicht weil ich es aus der Psychoanalyse kenne. Vielleicht ist es auch, oder hoffentlich ist es auch ein Missverständnis. Ich würde dem zustimmen, dass die Politik, gerade in den 70er Jahren, das habe ich selber auch so erfahren, das Wissenschaftliche überdeterminiert oder platt gemacht hat. Aber jetzt daraus den Umkehrschluss zu ziehen, die Wissenschaft müsste jetzt die politischen Bewegungen überdeterminieren, das finde ich falsch. Ich würde da eher so einen intersektionellen Ansatz wählen, der sagt, wir treffen uns auf einer Kreuzung sowieso in der Ebene der Mühen und müssen von da aus zusammen gucken, wie wir weiterkommen. Okay, ja, vielen Dank. Wir würden jetzt irgendwie, ich würde jetzt einfach nochmal so zum Abschluss in die Runde fragen und da können ja auch solche Anregungen nochmal in einem Schlussfazit aufgenommen werden. Ja, so meine letzte Frage quasi oder vorletzte in diesem Fall für diesen Abend ist so ein bisschen an vor allem die rechte Seite hier. Warum bist du eigentlich dabei geblieben die ganzen Jahre mit den ganzen Höhen und Tiefen? Und vielleicht könnt ihr das gleich dann auch noch daran anschließen, das würde mehr auch so auf die nächsten Tage verweisen und auf das, was wir hier noch diskutieren wollen. Was sind derzeit eigentlich so aus deiner Perspektive die wichtigsten offenen, neuen oder aktuellen Fragen für die kritische Psychologie? Ich würde sagen, wenn man einmal verstanden hat, dass der Mensch nicht nur unter Bedingungen lebt und von diesen bewirkt wird, sondern dass er sich zu den Bedingungen auch verhalten kann und Bedingungen gestalten kann, dann gibt es kein Zurück mehr. Man kann so praktisch, wenn man das verstanden hat, nicht mehr an amputierte Menschen, oder man kann dann also den Mensch in Mainstream, also jedenfalls in experimentellen Mainstream-Psychologie nur noch als amputiert begreifen und das ist irgendwie für mich jedenfalls unmöglich. Ich denke, das macht auch den Grundgedanken der kritischen Psychologie aus, der vielleicht, wenn man mit all den schwierig zu lesenden Texten anfängt, nicht so schnell entdeckt. Mir ist das auch am Anfang etwas schwer gefallen. Ja, das ist der Grund. Also die einfachste Antwort wäre, glaube ich, ich kann einfach nichts anders. Und habe das jetzt zig Jahre gemacht und das ist ein bisschen schwierig noch da wie umzulernen. Das andere ist aber, wenn man das jetzt ein bisschen aufschlüsselt, ist, ich kann nichts anders, ist, dass es einfach so ist, dass immer, wenn ich mit solchen Sachen befasst war, einfach für mich dann immer wieder neue Fragen auftauchten, die ich also ungeheuer spannend fand. Und dazu wäre für mich auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, ich habe ja sozusagen meine Einführung in die Psychologie unter anderem all den Studierenden gewidmet, von denen ich viel gelernt habe. Und das war, glaube ich, keine Floskel, sondern das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meines akademischen Lebens, dass ich nicht sozusagen mit meinesgleichen, sondern in erster Linie also mit Studierenden in der Diskussion verbracht habe. Und diese Auseinandersetzung, die haben eigentlich auch immer ein bisschen dazu geführt, dass man irgendwie wach bleiben muss, dass man Sachen überdenken muss, dass von denen neue Anregungen kommen und dass, wenn man dann mit denen über Diplomarbeiten diskutiert und sich zum Teil auch mit denen dann so ein bisschen darüber streitet und so, und das versucht auch in einer Form zu machen, dass es nicht in sozusagen Autoritätskonflikte reinkommt, was auch nicht immer ganz einfach ist, dann sind das einfach Dinge, die einen am laufenden Band sozusagen wachhalten, wo immer neue interessante Fragen sich stellen und wo die Frage, warum ich dabei bleibe, sich mir gar nicht stellt, weil ich wüsste nicht, warum ich damit aufhören sollte. Und weil sie eben spannend ist, was aber in gewisser Weise natürlich auch, das würde ich sagen, eine privilegierte Position ist, dass ich einfach sagen kann, auch sozusagen mit dem, was ich an kritischer Psychologie mache, so wie ich das tue, dass das also eine bestimmte Art der Kombination von Hedonismus und Marktwirtschaft ist. Ich mache das, was mir Spaß macht, und zwar so lange, wie es nachgefragt wird. Und das ist im Augenblick noch der Fall. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Leben und insofern habe ich eigentlich keine Veranlassung, damit aufzuhören. Okay, danke. Christina? Also ich würde zumindest sagen, ich bin da weiter dabei, weil ich nicht anders denken kann. Also ich kann zwar Geld verdienen woanders, aber ich glaube, dass ich da nicht raus kann und auch gar nicht will. Also die kritische Psychologie ist mein Denk- und Analysewerkzeug. Und auch in dem Bereich, wo ich sozusagen stärker Politik- oder Gesellschaftsanalyse mache, mache ich die oder verstehe ich die ja sozusagen Teil von subjektwissenschaftlichen Analysen. Und man macht auch diese Politik- und Gesellschaftsanalysen anders, wenn man den Hintergrund der kritischen Psychologie hat, als wenn man den Hintergrund der empirischen Sozialforschung in der Soziologie hat. So. Und deshalb ist das für mich, also ist das da, dass mein Werkzeug ist. Jetzt gar nicht anders. Ja, danke. Christian, noch zum Abschluss. Also so lange muss ich ja noch gar nicht dabei bleiben. Ich kann natürlich für mich auch nur sagen, es bereichert mich, hat mir sehr viele Erkenntnisse gebracht. Ich finde es total spannend und es klingt natürlich so, als wäre das jetzt auch mein Analyseinstrument, als würde ich permanent Analysen anstellen, die besonders bedeutungstragend wären. Natürlich, sie hilft mir irgendwie mit mir einen Reim auf diese Gesellschaft zu machen und für mich irgendwie Sachen klar zu bekommen. So ist es quasi irgendwie auch klar, dass Psychologie immer auch was mit mir selber zu tun hat. Also ich mache ja keine Psychologie über andere Leute, sondern in der Beschäftigung mit Psychologie und Gesellschaftskritik beschäftige ich mich ja immer konkret auch mit meinem eigenen Leben und meinen eigenen Erfahrungen, die ich tagtäglich mache und die ich probiere zu ordnen. Dahingehend ist es für mich eine schöne Sache und natürlich, warum ich auch dabei geblieben bin, es liegt unter anderem auch dabei an, dass es hier noch die Möglichkeit gibt. Also ohne diese Möglichkeit, ohne den Punkt, dass Gisela und Moritz hier noch die Seminare anbieten, geboten haben, ohne dass sie halt Prüfungen angenommen haben oder die mir die Möglichkeit eröffnen, bei ihnen Diplomarbeit zu schreiben, wäre das halt für mich noch ein viel mehr Ransch, noch mehr aus meinem quasi sonstigen Reproduktionszusammenhang abgedrängtes Feld, was dann doch eher gewissermaßen diesen Orchideenstatus hat in der Form der Beschäftigung. Und gerade habe ich halt noch die Möglichkeit, das quasi, wie ich vorhin schon mal sagte, die Pflicht mit dem Angenehmen zu verbinden, wie das in meinem Leben nach einem eventuell bewältigten Studium aussieht, kann ich natürlich nicht vorhersehen. Ich kann natürlich von meinem jetzigen Standpunkt sagen, dass die, wie Moritz das oder eigentlich alle hier gezeigt haben, das Projekt ist dahingehend unabgegolten, dass die Revolution noch immer nicht stattgefunden hat. Und solange sie noch nicht stattgefunden hat und zu meinem Bedauern, glaube ich, so viel prophetische Kräfte haben zu können, dass sie so schnell auch nicht stattfindet. Vor dem Hintergrund ist es immer noch notwendig, die kritische Psychologie zu pushen und gewissermaßen auch eine Art von Präsentation und Werbung für sie zu machen, nicht als Hochglanzmagazin, aber zu sagen, da findet man viele richtige gestellte Fragen und nicht nur richtig gestellte Fragen, sondern auch viele, viele richtige Antworten, die, aus denen die einzelnen Leute sehr viele Erkenntnisse über ihr Leben für sich selber ziehen können. Deswegen bin ich bis jetzt dabei geblieben. Das ist ja auch ein sehr wunderschönes Schlusswort und ein schöner Auftakt für die nächste Woche, wo wir genau das alles gemeinsam weiter diskutieren können, selber gucken können, was uns daran fesselt, was uns begeistert, was uns bewegt, was für uns offen ist, was uns fehlt. Ich fände es total spannend. Wir sehen uns morgen früh. Ja, danke, dass ihr hier wart und bis dann. Es wäre noch gut, wenn sich jemand wegen dem Einkaufen morgen fürs Essen findet. Wir brauchen noch eine Person mit Auto, die da morgen mal rausfährt nach Neukölln und die Sachen herholt. Ja, danke an die Teilnehmenden und das Publikum.